Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallihallo, hier mal wieder der Podcast, der euch Wissenschaft und Technik auf die Ohren gibt, Omega Tau. Es geht mal wieder um Fliegerei, ein Thema, das mich nicht in Ruhe lässt und euch deshalb auch immer wieder hier, ihr kommt nicht drum um. Na gut, ihr könnt abschalten, natürlich, klar. Wie auch immer, dieses Mal geht es nochmal ums Mountainwife-Projekt. In Episode 42 haben wir da schon mal drüber geredet. Damals mit René Heise, Klaus Ohlmann und Jörg Hacker. Die haben damals die Expedition in die Anden, Argentinien, gemacht. Und wir haben uns unterhalten über die Fliegerei dort und über die auch die wissenschaftliche Perspektive. Es ging damals ja vor allem um die Erforschung von hochreichenden Lehwellen, die dann in Form von Turbulenzen auch für die Zivilfliegerei interessant oder möglicherweise gefährlich werden können. Das Mountainwife-Projekt geht schon länger und es geht auch immer weiter. Und jetzt kürzlich waren die Jungs und Mädels, waren auch Mädels dabei dieses Mal, im Himalaya und haben dort auch wieder Lehwellen erforscht, aber sie haben auch andere Dinge gemacht. Unter anderem haben sie Luftbilder gemacht und das DLR hat dort ein neuartiges Kamerasystem ausprobiert. Und im ersten Teil dieser Episode reden wir mit Daniel Hein vom DLR über dieses Kamerasystem und Luftbilder, Schrägbildfotogrammetrie und auch die Auswertungskette relativ detailliert. Ich habe viel gelernt über Luftbilder. Hat mich dann auch auf die Idee gebracht, überhaupt nochmal eine Episode zur Fernerkundung zu machen. Also es gibt ja noch ganz andere Möglichkeiten, vom Radar über, keine Ahnung, muss ich mir schon erkundigen. Aber jedenfalls ist es sicherlich auch ein spannendes Thema. Das ist jedenfalls Teil 1. Teil 2 ist dann ein Gespräch mit Jona Keimer. Der hat eine der beiden Stämmes, mit denen die im Himalaya waren, da runtergeflogen und auch dort mit Klaus Ohlmann zusammen geflogen, hat da teilweise eben auch diese Messungen gemacht mit dieser Kamera. Der ist Student an der RWTH in Aachen und dort als Hiwi an der FH und betreut dort die dortige Stämme. Das heißt, er hat als Studentenjob Flugzeugbetreuung und Pilotieren. Nicht ganz schlecht, würde ich mal sagen. Ja, mit dem unterhalte ich mich im zweiten Teil über die Überführung der Stämme von hier, also Berlin, nach Nepal. Etwas längerer Flug. Und ja, wir reden über das Fliegerische und auch ein bisschen über die Wirren der Bürokratie in einigen der Ländern da unterwegs, vor allem auch in Indien. ganz witzige Sache. Naja, wie auch immer. Geht los mit Daniel, der sich vorstellt und dann nahtlos, ohne blöden Kommentar meinerseits, dann direkt Teil 2 mit Jona. Viel Spaß. Mein Name ist Daniel Hein, ich bin Diplom-Informatiker, wohne in Berlin und arbeite seit 2007 beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt am Institut für optische Sensorsysteme und zwar in der Abteilung Sensorkonzepte und Anwendungen. Ja, womit beschäftigt sich das Institut? Wie der Name schon sagt, geht es hier um optische Systeme, genauer um abbildende optische Fernerkundungssysteme. Also für den Laien Kameras? Für den Laien Kameras im weitestgehenden Sinne. Also das kann auch, Kamera beschränkt sich ja im Volksmund auf den sichtbaren Bereich. Ja, okay. Das kann natürlich sozusagen spektral auch in nicht sichtbare Wellenbereiche reinrücken. Bei uns in der Abteilung konzentriert es sich aber überwiegend auf den sichtbaren Bereich. Gibt so die Randbereiche, nahes Infrarot oder so, was dann auch mit reinzählt. Aber das ist so der Schwerpunkt. Und diese Systeme, Fernerkundung heißt bei uns aus der Luft. Mhm. Und das bedeutet, wir montieren diese Kamerasysteme auf fliegende Plattformen und die Plattformen fangen an bei kleinen Drohnen, also Mikro-UAS heißen die, bis zu einem Startgewicht von 5 Kilo. Da betreiben hier auch Kollegen in der Abteilung Hexa- und Quadrocopter und Octocopter, um da dran zu forschen und Algorithmen zu entwickeln. Dann über, ja, wir hatten schon Kamerasysteme auf Hubschraubern, auf Kleinflugzeugen. Das sind so eigentlich die klassischen Luftbildflugzeuge. Also ich sag mal jetzt so Cessna-Größe. Ja. Und bis hin zu strahlgetriebenen Flugzeugen, also Jet-Flugzeuge. Mhm. Cool. Aber weil du vorhin explizit gesagt hast, es handelt sich bei euch um luftgestützte Plattformen. Das heißt also, was mir da sonst noch einfällt, wären Satelliten. Und das ist bei euch eben gerade nicht Teil. Nicht in unserer Abteilung, ja. Im Institut ja. Also in den Nachbarabteilungen werden auch die Systeme dann entwickelt bis hoch zum Satelliten. Mhm. Bei uns in der Abteilung fokussiert sich die Entwicklung auf die, wie sagen wir mal, normalen fliegenden Plattformen. Wobei ich mal gehört habe, dass man oft die fliegenden Plattformen einsetzt, um die Satellitensysteme auszuprobieren. Ich meine, dass da Zeiss früher mal irgendwas in der Gegend rumgeflogen hat, bevor es an Satelliten montiert wurde, aber kann sein, dass das wird sicherlich der Fall sein oder ja. Würde man normalerweise bei der Entwicklung von solchen Systemen sozusagen mit den Testzyklen da sicherlich mit einbeziehen. Ja, ja, genau. Gut, und wir wollen dieses Mal ja, oder was heißt diesmal, wir wollen jetzt über das Mountain Wave Projekt reden im Himalaya und wir hatten ja schon mal eine Episode zum Mountain Wave Projekt, die empfehle ich den Hörern natürlich auch angehört zu haben, weil wir natürlich da bestimmte Dinge voraussetzen. Das Mountain Wave Projekt, wie ich es traditionell kenne, da ging es eben, Kritiker würden sagen, um Segelfliegen und andere würden sagen, um das Erforschen von Wellensystemen und Turbulenzen, Clear Air Turbulence über Gebirgen und so weiter. Die Tatsache, dass ihr jetzt dabei seid mit einer Kamera, deutet darauf hin, dass es dieses Mal bei dieser Ausgabe des Mountain Wave Projekts um ja, Luftbild-Thematik ging, oder? Auch. Also das MWP-Projekt, also das ist ja in deiner frühen Folge zu hören, beschäftigt sich in der Tat, oder das war so der Ursprung von MWP, halt die Erforschung von diesen Höhenwellen, also von diesen Bergwellen, Lehwellen, zum einen, um das nutzbar zu machen, natürlich auch für die Segelfliegerei, also das zu verstehen, und zum anderen auch, um ja die Modelle, also die Turbulenzen besser verstehen zu können, weil die halt eben auch gefährlich werden können bis in die Verkehrsfliegerei rein. Ja. Ja, und im Rahmen von diesem MWP-Projekt gab es halt über die Jahre immer wieder Expeditionen, auch in Hochgebirge. Und das, was schon länger angedacht war, geplant war, eine Expedition, also im Himalaya. Der René Heise da als sozusagen Kopf von dem MWP-Projekt hatte das also schon länger im Visier. Und hat uns 2012, im Mai 2012 auf der ILA in Berlin angesprochen. Wir waren damals, hatten wir schon ein Projekt zusammen mit der Stemme AG und waren dort mit auf dem Stand vertreten mit einem Kamerasystem, was unter so einem Stemmesegel, also Motorsegler montiert war, vertreten. Und wir kamen dort mit dem René Heise in Kontakt und er sprach uns damals an. Und ja, erzählte uns von dem Himalaya-Projekt, was sie planen und dass sie auch immer noch nach wissenschaftlichen Partnern suchen, die da vielleicht sozusagen als End-on mit ja, Experimente fliegen wollen. Das war natürlich für uns hochinteressant. Wie gesagt, die Abteilung beschäftigt sich eh schon mit der Kameraentwicklung für halt Flugzeuge unterschiedlicher Plattformen. Und das war für uns natürlich damals eine interessante Herausforderung. Ein anderer Background bei uns ist noch, dass wir sowieso innerhalb des DLR, es gibt so ein Grundvorhaben, also Grundlagenforschung im Bereich hochfliegende Plattformen. Also es geht darum, allgemein zu forschen, für Systeme, die also in Höhen 20 Kilometer oder höher fliegen. Das ist allgemeiner Natur, da geht es um Materialforschung, Akkus. Und auch wir sind da aktiv im Bereich Payload-Entwicklung. Also Payload ist in diesem Falle so ein Kamerasystem. Und ja, insofern waren wir auch deshalb interessiert, uns da vielleicht doch mit anzuhängen, weil das für uns halt ein schöner Zwischenschritt ist. Bei der Entwicklung von solchen Systemen kann man eben schon mal auf halber Höhe gucken. wie gut es dort alles funktioniert und was man dort alles machen kann. Und die Herausforderungen da sind Kälte wahrscheinlich vor allem, oder? Gerade ja, für Batterien? Mehrere. Also natürlich, für uns war natürlich wirklich neu die Höhe. Also von den atmosphärischen Bedingungen, von den Temperaturbedingungen sind das natürlich mechanisch neue Herausforderungen. Also für uns ist wichtig, dass diese Systeme hochgenau arbeiten, auch unter diesen widrigen Bedingungen. Kann ich vielleicht später noch ein, zwei Sätze zu erzählen. Aber das ist aus Auswertungssicht oder aus fotogrammetrischer Sicht eben schon deutlich anspruchsvoller als das, was man üblicherweise, ich sag mal hier, in unseren Breitengraden normalerweise mit Luftbildbefliegung sozusagen eine Herausforderung hat. Okay, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, wenn wir dann über die Auswertung von den Daten reden. Gut, das heißt, Ziel der Expedition war, klar, Klaus Ohlmann will Segel fliegen, sorry, aber ansonsten ging es um Luftbilder, Fotogrammetrie, Schrägbilder und wahrscheinlich haben sie auch weiterhin, wo sinnvoll ihre Wellen erforscht, denke ich mal. Genau, also es waren mehrere Experimente, die parallel gelaufen sind, auch über einen längeren Zeitraum, also im Rahmen vom MWP-Projekt gab es höhenphysiologische Messungen, dann gab es Experimente im Bereich Luftverschmutzung, da wurden Aerosole eingesammelt, zum Beispiel bei Kathmandu hat sich Klaus Ullmann mit dem Segler hochgeschraubt und hat Messungen in verschiedenen Höhen genommen. Und natürlich auch im Bereich halt mit den Bergwellen, das was so der Urkern halt von dem MWP-Projekt war, das war natürlich dort auch Gegenstand von den Messungen. Ja. Und für uns war im Prinzip die Möglichkeit, wenn die dort schon mal dort unterwegs sind, also die Flugzeuge dahin bringen oder in irgendeiner Weise dort rumfliegen und wir eine Möglichkeit haben, eine Kamera damit drunter zu hängen, dass wir dann eben dort auch unsere Kameras testen können und eben auch interessante Gebiete befliegen können, die für gewisse Anwendungen halt interessant sind. Ja. Gut, dann würde ich sagen, reden wir doch mal über euer Kamerasystem und dann reden wir ein bisschen genauer darüber, wo ihr wart und was ihr dann da an Daten produziert habt, würde ich sagen. Mhm. Euer Kamerasystem, MACS 3D, M-A-C-S 3D nennt sich das Ganze. Steht für? MACS steht für Modular Airborne Camera System. Das ist eine Kamerafamilie, die wir so in den letzten Jahren entwickelt haben. Modular heißt in dem Fall nicht, dass man irgendwie so einen Steckbaukasten hat, physisch, wo man sich da irgendwas zusammensteckt. Es ist eher die gesamte Verarbeitungskette, die modular ist. Also vielleicht hole ich noch mal ein bisschen mehr aus. Also das, was in der Abteilung hier passiert, ist also von der Konzeption von solchen Luftbildkamerasystemen bis hin zur Auswertung beziehungsweise der Entwicklung von den Auswerteketten. Ja. Das passiert hier in der Abteilung. Und das, was sozusagen diese MACS-Kameraserie auszeichnet, ist, dass wir also die Verarbeitungsketten beziehungsweise die Technologien immer wieder anwenden können auf die verschiedenen Konfigurationen, mit denen wir fliegen. Ob sei es jetzt auf einem ganz kleinen Kopter, einen ferngesteuerten oder eben das große Verkehrsflugzeug, wo wir eine Kamera drunter setzen, dass man da eben nicht jedes Mal von Neuem anfängt. Das, was wir natürlich jetzt für dieses Himalaya, für die Himalaya-Expedition beziehungsweise überhaupt für Hochgebirgsbefliegung, was da die Herausforderung war, war eben jetzt erstmal physisch natürlich ein Kamerasystem zu entwickeln, was diesen atmosphärischen Bedingungen dort gerecht wird, stabil bleibt und zum Schluss Daten liefert, die also hochgenau sich so prozessieren lassen, dass wir unsere Datenprodukte davon ableiten können. Was heißt denn stabil bleiben? Also klar, Batterien, Kälte ist immer verdächtig. Das heißt, da muss man erstmal die Stromversorgung irgendwie sicherstellen. Aber ich denke mal, ich meine, das ist ja nicht euer Problem. Ihr seid ja keine Batteriehersteller. Insofern, was bedeutet stabil in diesen Umgebungen? Stabil heißt für uns optisch stabil oder fotogrammetrisch stabil. Ich kann vielleicht kurz erklären, das Grundprinzip, was wir eigentlich zum Schluss erzeugen wollen, ja. Mit diesen Kameras. Also die Datenprodukte, die du gerade erwähnt hast. Datenprodukte. Also prinzipiell Datenprodukte klassisch, die bei so einem Luftbildbefliegung hinten rausfallen oder die nach einem Post-Processing dann am Boden natürlich rausfallen und die an die Anwender gehen. Das sind ganz klassisch zweidimensional sogenannte True-Ortho-Mosaike, also perspektivbefreite Luftbilder, also wo wirklich jeder Pixel von oben senkrecht drauf guckt. Das kennt man schon in Ansätzen, ich sag mal, so wie man das etwa bei Google Maps sieht. Also eine normale Straßenkarte, in Anführungszeichen. Ja, also als Foto natürlich erstmal, aber maßstabsgetreu. Ja, okay. Ja. Je nach Anforderung natürlich innerhalb auch gewisser Detailgetreue und auch Lagegenauigkeit. Der nächste Schritt ist das digitale Oberflächenmodell. Da hat man dann zu jeder XY-Koordinate noch einen Höhenwert. Mhm. Das nennt man gemeinläufig einfach 2,5D. Das unterscheidet sich von einem echten 3D-System oder von einem echten 3D-Modell, dass man zum Beispiel nicht unter Brücken gucken kann, weil man eben wirklich zu jedem Punkt auf der Erde nur einen Höhenkoordinate hat. Ja. Und da sind wir im Prinzip auch schon bei der aktuellen Entwicklung, also da, wo jetzt aktuell dran geforscht wird, und das ist halt alles, was Richtung echt 3D geht. Also das, was man im Prinzip im Moment schon hat, auch relativ automatisch, ist das Ableiten von Punktwolken. Also dann hat man wirklich 3D-Punkte im Raum als Wolken, also als lose Sammlung. Wenn die vermascht werden, dann spricht man auch von einem 3D-Modell. Und wenn man dann noch mehr Intelligenz da reinsteckt, und das ist das, wo wir eigentlich hinwollen, ist, dass man dann sogenannte semantische Vektoren ableitet, also die Elemente sozusagen identifiziert, sagen kann, was ist ein Gebäude, was ist ein Baum, und auch Metainformationen dazu, welchen Durchmesser hat der Stamm, welche Höhe, ja, wie viele Stockwerke hat ein Haus und so weiter. Also das ist das, wo man hin will und was möglichst effizient und automatisiert irgendwie abgeleitet werden muss aus solchen Luftbildern. Und das ist sozusagen Gegenstand auch der Arbeit hier in der Abteilung, nämlich die Entwicklung von solchen Methoden und Algorithmen, die eben solche Daten möglichst qualitativ hochgenau und auch hochaufgelöst zur Verfügung stellen. Was heißt hochgenau, hochaufgelöst? Von was für einer Auflösung reden wir da? Ja, es hängt natürlich da wieder extrem ab von den Anforderungen, natürlich auch vom System, von der Kamera, von der Plattform, in welcher Höhe man fliegt. Ich sage mal, bei uns typischerweise bewegt es sich deutlich im Subdezimeterbereich, also 5 Zentimeter. Bei den Drohnen, also bei den ferngesteuerten Flugzeugen, wo man sehr nah an die Objekte rankommt, auch deutlich drunter, bis hin zu, ich sage mal, 10, 20 Zentimeter Auflösung pro Pixel. Mhm. Als Vergleich vielleicht so klassische Satellitendaten, das, was so aktuell so um die Erde rumfliegt, liegen in der Größenordnung etwa 40, 50 Zentimeter. Zumindest die wir kennen. Die wir kennen, genau, und die, wo auch die Daten, ich sag mal, für Behörden in irgendeiner Weise zugänglich sind, genau. Ja. Das würde ja aber heißen, dass dieses Thema aus Zeitungen lesen mit den Systemen zumindest nicht geht. Also man hat ja immer gesagt, Spionagesatelliten hier können Zeitung lesen in Russland, bla bla bla. Aber da gibt es wahrscheinlich einfach andere Techniken dann. Ich bin da kein Satellitenexperte und noch weniger irgendwie Geheimdienstler. man kann sich aber, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, schnell ausrechnen, wie komplex einfach die Optik ist. Also um Zeitung zu lesen, braucht man auch noch deutlich höhere Auflösungen als ein Zentimeter. Ja. Es gab ja immer dieses Gerücht, dass das Hubble Space Telescope eigentlich ein Abfallprodukt ist, dahingehend, dass genau die gleichen Dinger um die Erde fliegen, aber ihr Teleskop Richtung Erde gerichtet haben. Keine Ahnung, egal, lassen wir das Thema. Genau. Nicht euer Ding. Ja. Okay. Aber das vielleicht zum Vergleich, auch um das doch nochmal jetzt auch mit der Befliegung im Himalaya zum Vergleich zu bringen. Ja. Also das Problem mit dieser Auflösung ist also wirklich, dass es ja auch in zwei Dimensionen geht. Man kann sich das vorstellen, ein Quadratmeter bei 50 Zentimeter Auflösung, wie es halt ein Satellit typischerweise liefert halt 4 Bildpunkte pro Quadratmeter. Ein System, das 10 Zentimeter auflöst, da hat man 100 Punkte statt den 4 Punkten. Und das bietet natürlich eine ganz andere Grundlage, um dort eben die benannten hochaufgelösten 3D-Modelle oder überhaupt Auflösungen dazu liefern. Wie groß ist denn diese Kamera? Wie muss man sich das vorstellen? Was hat die an Optik? Ich denke mal, die hat einen CCD-Sensor mit, weiß ich nicht, 30 Megapixeln oder irgendwie sowas? Ja, also insgesamt das System, man kann sich das am besten bei uns auf der Website auch angucken. Wir liegen in der Größenordnung, ich glaube, so etwa 35 Kilo wiegt das gesamte System. Ist vielleicht grob, ich habe jetzt die Zentimeterzahlen nicht im Kopf, aber ich sag mal grob 50, 70 Zentimeter lang. An Kameratechnik haben wir 4 Sensorköpfe drauf, 3, die im visuellen Bereich arbeiten, also normal RGB aufnehmen, und eine, die in dem nahen Infrarotbereich mit Filtern sensibel ist. 2 von den visuellen Kameras sind dazu noch geneigt, also die gucken so schräg raus, 35 Grad geneigt. Das hat zum einen sozusagen jetzt bei den Hochgebirgsbefliegungen den Vorteil, oder das ist die Motivation, dass man die Berghänge an der Seite besser aufnehmen kann, als wenn man das senkrecht drauf guckt. Zum Zweiten, im flachen Land hat man natürlich eine höhere Spartbreite, also einen größeren Öffnungswinkel. Ja. Und dieser größere Öffnungswinkel wiederum bei den widrigen Bedingungen im Hochgebirge sorgt auch dafür, dass, wenn das Flugzeug sehr stark schaukelt, wir das Zielgebiet nicht sofort aus dem Augen verlieren. Also wir haben sozusagen da eine gewisse Redundanz, und wenn das Flugzeug zum Beispiel einen 30 Grad Anstellwinkel hat, Querneigung, Rollwinkel, dann können wir trotzdem normal den Berg noch sehen und auch verarbeiten. Okay. Das Thema Oblique ist sowieso ein recht aktuelles, eben auch. Was heißt Oblique? Oblique heißt, dass Kameras nicht nadir, also senkrecht nach unten gucken, sondern angestellt sind. Also zum Beispiel nach vorne oder zur Seite gucken. Ist das der Begriff Schrägbildfotogrammetrie, den ich irgendwo gefunden habe? Genau, das ist das. Und das verwendet man schon auch aktuell in kommerziellen Systemen. Da wird es hauptsächlich eben das Thema Echt 3D, hatte ich angesprochen, wird in dieser Richtung verwendet. Es geht da eben auch um Fassaden von Gebäuden mit einer höheren Auflösung zu erfassen und dann 3D-Modelle entsprechend texturieren zu können. Das ist natürlich auch sozusagen noch ein Vorteil, wenn man schräg blickende Kamera hat. Also wir haben ja auch urbanes Gebiet, also Kathmandu, beflogen. Ja. Und man hat dann einfach im gewissen Rahmen eben auch die Fassaden von den Gebäuden mit der entsprechenden Auflösung kann man dann damit erfassen. Hilft einem diese Schrägbildtechnik auch für echte 3D, sodass ich unter Brücken oder irgend sowas gucken kann? Weil das geht ja mit einem reinen senkrecht von oben gucken aus Prinzip schon nicht, oder? Erste Frage ja, zweite Frage muss ich widersprechen. Man kann auch mit nur einer Kamera, die senkrecht nach unten guckt, auch 3D schon ableiten. Das ist auch das, was sozusagen klassischerweise auch hier in der Abteilung schon seit Jahren passiert. Da würde ich vielleicht kurz erklären, das Grundprinzip bei der 3D-Rekonstruktion nennt sich einfach Stereoskopie. Das ist so alt wie die Natur. Also der Mensch arbeitet ja schon so. Wir haben 2 Augen und wir sehen innerhalb eines gewissen Bereiches Dinge, also aus leicht unterschiedlicher Perspektive. Ja. Und das Gehirn sozusagen rechnet für uns daraus ein dreidimensionales Modell, was sozusagen unserer Wahrnehmung entspricht. Ja, das funktioniert in einem gewissen Bereich. Dinge, die weiter weg sind, können wir nicht mehr zumindest optisch 3D erfassen. Ja. Und das gleiche Prinzip wenden wir an, um aus den Luftbilddaten die 3D-Modelle abzuleiten, nämlich dass sozusagen wir ein Punkt auf der Erde, ein Weltpunkt einfach aus verschiedenen Perspektiven aufnehmen. Und das muss eben nicht passieren. Also es gibt klassische Stereokameras, die haben halt wirklich zwei Optiken mit einer festen Basis, also einen festen Abstand zwischen den beiden Kameraöffnungen. Bei uns passiert das einfach über den Flugpfad. Also während wir zum Beispiel über eine Bergspitze rüberfahren, nehmen wir diese Bergspitze ja nacheinander in mehreren aufeinanderfolgenden Bildern auf. Und mit der Information, wo sich das Flugzeug und die Kamera zu jedem Auslösezeitpunkt befunden hat und auch hingeschaut hat, also die Position und die Lage, plus der Bildinformation kann man eben auf die 3D-Informationen kann man die 3D-Informationen ableiten. Okay. Also für positive Formen, also wie zum Beispiel Gebirgsspitzen, kann ich mir das gut vorstellen. Aber unter die Brücke gucken, bildlich gesprochen, tut man dann quasi dadurch, dass man, wenn man ein Stück jenseits der Brücke ist, quasi schräg unter die Brücke runterguckt und dann irgendwie erkennt da, oder wie stelle ich mir das vor? Natürlich kann ich nur das modellieren, was ich sehe. Und für die 3D-Konstruktion brauche ich genügend, ich sag jetzt mal Fleisch, also ich muss es aus verschiedenen Perspektiven sehen können. Und natürlich sind auch schmale Schluchten, wo ich vielleicht nur mit zwei oder drei Bildern reingucke, dann schon relativ schlecht. Also da wird man Mühe haben, noch ein gutes 3D-Modell rausrechnen zu können. Okay. Aber prinzipiell sozusagen das, was die Kamera erfasst und am besten eben auch über mehrere Bilder, das muss auch nicht aufeinanderfolgend sein, das kann durch benachbarte Flugstreifen sein oder weil ich später nochmal aus einer anderen Richtung komme. In dem Moment, wo ich einen Weltpunkt in mehreren Bildern aus verschiedenen Perspektiven habe, habe ich einfach die Möglichkeit, den 3D-Punkt in der Welt zu bestimmen. Eine Herausforderung ist natürlich dann sozusagen identische Weltpunkte in verschiedenen Bildern zu erkennen. Genau. Das firmiert unter dem Stichpunkt Matching. Das ist im Prinzip das, was auch wieder das Gehirn für uns übernimmt. Also das erkennt sozusagen in beiden Augenbildern die gleichen Objekte und kann sagen, okay, hier der Finger, der vor meiner Nase ist, das ist im linken Auge der Teil des Bildes und im rechten Teil der. Das muss bei uns natürlich ein Computer übernehmen. Wir haben dafür einen Cluster, betreiben wir hier, also mit mehreren hundert Knoten. Und ja, typischerweise nach so einer Befliegung oder manchmal kriegen wir auch einfach einen Datensatz von einer externen Befliegung. Der wird da im Prinzip, kann man so sich vorstellen, reingekippt. Und der Cluster sucht also in so einem Bildverband, teilweise also wirklich von mehreren tausend Bildern, eben die identischen Punkte, also die Punkte, die dem gleichen Objekt in der Welt entsprechen. Das ist der aufwendigste Schritt. Ja. Und kann je nach Auflösung und Größe des Gebiets, das man da prozessiert, also auch wirklich mehrere Wochen rechnen. Und an was, also ich meine, wenn wir nochmal kurz einen Schritt zurück gehen, die Daten, die die Kamera bringt, sind ja, also jeder einzelne Sensor gibt mir ja im Prinzip nur eine XY-Koordinate und irgendeinen Farbwert, also Farbe jetzt im etwas breideren Sinne, wenn da Infrarot mit dabei ist. Genau. Und wenn ich jetzt mehrere Kameras habe und die gematcht habe, dann habe ich zusätzlich noch einen Z-Wert. Das Grundprinzip der 3D-Konstruktion funktioniert unabhängig davon, wie viele Kameraköpfe ich jetzt liege. Dann sagt man nicht, wenn ich mehrere Kameras habe, sondern wenn ich mehrere Bilder habe. Dann kann ich die matchen, wie du gerade gesagt hast, und als Ergebnis dessen kriege ich dann letztendlich auch einen Z-Wert raus. Genau. Okay. Ich kriege einen Z-Wert raus. Es hält im Prinzip so eine Art, digitales Geländemodell raus. Ja. Wenn ich ein möglichst dichtes Matching habe, also wirklich bei zwei benachbarten Bildern fast für jeden Pixel sagen kann, wo ich den im jeweils anderen Bild wiederfinde, dann kriege ich ein mehr oder weniger lückenloses 3D-Modell. Mhm. Also für strukturierte Flächen ist das überhaupt kein Problem. Man hätte jetzt ein Problem, wenn das jetzt was gleichmäßig sozusagen ohne eine Struktur wäre. Also an solchen Stellen versagen die Systeme natürlich. Ja. Auch Wasseroberflächen sind schwierig, weil die sich einfach zu schnell verändern. Ja. Da bringt es nichts. Aufeinanderfolgende Bilder würden sich sozusagen in diesem Rauschen würde sich das Matching verlieren. Gut, ich meine, da gibt es auch relativ wenig interessante Z-Informationen bei einer Wasseroberfläche. Nein, die ja, ist eigentlich also glatt. Nur um das ja, Grundprinzip. Klar. Also ja, ja, bei klar. statischen Objekten sozusagen ist, funktioniert das sehr gut und sehr stabil, aber es ist nichtsdestotrotz sehr aufwendig, vor allen Dingen für die Masse der Bilder ja. und auch sozusagen die Masse der Pixel, die natürlich mit jeder Kamerageneration immer mehr werden. Ja. So dass es also ein sehr langwieriger Prozess ist. Ja. Aber am Ende hat man eben ein 3D-Modell und über dieses 3D-Modell kann man eben dann entsprechende Nachfolgeprodukte ableiten. Ja. Man kann das texturieren wieder mit den Originalbildern, also dann hat man auch die Farbwerte auf diesem Höhenmodell drauf. Oder man fängt an, mit irgendwelchen höheren Algorithmen dann eben Objekte, zum Beispiel Gebäude, da drin zu identifizieren, ja. in diesem 3D-Modell. Dieses 3D-Modell ist diese Punktewolke, die ich auch mal irgendwo den Begriff gelesen habe. Kann es sein? Punktwolke ist sozusagen die einfachste Variante ja. von einem 3D-Modell. Das ist einfach eine Liste von X, Y, Z-Werten. Ja, ja. Aufwendiger ist dann schon die Vermaschung, also zu sagen, welche Punkte gehören zusammen. Ja, ach von so, wo okay. nach wo müsste ich eine Linie ziehen. Also das ist so wie Malen nach Zahlen quasi. Mhm. Würde man jetzt anfangen, am Anfang sieht man wirklich einfach nur eine Staubwolke und eine Herausforderung ist eben, die zusammenhängenden Punkte zu verbinden, so dass dann also wirklich Objekte entstehen in dieser Welt. Mhm. Genau, und dabei wird dann wahrscheinlich auch der Farbwert wieder verwendet. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe irgendwo eine Straße, dann haben die zu diesem Objekt Straße gehörenden Punkte in dieser Punktwolke natürlich auch alle den gleichen oder sehr ähnliche Farbwerte. Ja, muss aber nicht sein. Also man kann sich auch vorstellen, eine Häuserfassade und da hat man eben auch ja. extreme Helligkeitsunterschiede. Also ja. nur rein über den Farbwert ist es schwierig, aber nee, es ist halt eine Herausforderung eben aus diesen Punktwolken tatsächlich vermaschte 3D-Modelle und vor allen Dingen dann in weitergehenden Schritten tatsächlich Objekte zusammenhängende zu identifizieren und auch voneinander dann zu lösen. Also zu sagen, dass ja. hier diese Punkte gehören alle zu einem Baum, die gehören zu einer Straße, die gehören zu einem Gebäude. Das, was man ja eigentlich will, dann später. Man will einfach nicht mehr in irgendwelchen losen Punkten forschen, sondern man will das eben klassifizieren, diese Punkte. Das ist das, was unter diesem Wort semantische Vektoren, ja. Was man darunter versteht. Ja. Kann man aus der Farbe Rückschlüsse auf das Material ziehen? Gibt es da Charakteristika? Prinzipiell natürlich RGB, da hat man ja selbst ein Verständnis, also Rot, Grün, Blau, das ist ja so, wie unser Auge funktioniert. Ja. Natürlich kann man im begrenzten Rahmen darüber auch schon Informationen ableiten, was das ist, einfach nur durchs Raufschauen. Und natürlich, das ist so dieser Bereich Computer Vision, versucht man eben da Strukturen zu erkennen und eben dann auch zu klassifizieren, was sind hier zusammenhängende Objekte oder so, also wenn man bewegte Bilder hat. Das, was bei den Anwendungen interessant ist, also wenn man solche Modelle rausgibt, auch 2D, sind dann tatsächlich die verschiedenen Spektren. Also das ist so ein Grund, weshalb zum Beispiel wir mit einem Nahinfrarot-Sensor noch geflogen sind. Ja. Man hat dann einfach schon vier Werte, nämlich Rot, Grün, Blau und das Nahinfrarot. Und durch das Verhältnis von diesen Kanälen zueinander kann man dann tatsächlich auch schon Schlüsse zu ja, weitestgehend dem Material oder der Beschaffenheit ziehen. Also unter anderem wird dieser NER-Kanal verwendet, um die Vegetation zu trennen, also zu erkennen, automatisch zu maskieren, zum Beispiel von Gebäuden. Okay, weil Gebäude sind, also Nahinfrarot ist ja mehr oder weniger Wärme, oder? Mehr oder weniger? Also das, worauf es hinausläuft, ist, dass die Materialien einfach einen unterschiedlichen Fingerprint haben, okay. also im Prinzip sozusagen ein Charakteristikum in diesem Spektrum. Und man kann das, je mehr Kanäle man zur Verfügung hat, kann man eben sozusagen besser in das sozusagen Material reinschauen ja. und rauskriegen, worum es sich dabei handelt. Ja, okay. ja. Also das ist auch das, was dann teurere Systeme, die auch auf Satelliten verbaut sind, unterscheidet. Die haben dann also teilweise wirklich 10 oder 15 verschiedene Spektren. Also können zu jedem Ortspunkt, den sie aufnehmen, eben diese verschiedenen spektralen Kanäle angeben und je nachdem, was man untersucht, kann man eben da Verschmutzungen erkennen oder ja. Gut, aber bei uns, wie gesagt, wir sind mit drei visuellen Kameras und einer NIR-Kamera geflogen und das ist das, was sich in den Modellen bei uns dann wiederfindet. Nochmal ganz kurz die Frage, das waren, wie du sagst, jetzt vier Sensoren, also sprich vier Kanäle, vier Spektren. Waren diese vier Kameras dann auch in diese verschiedenen Richtungen geneigt oder hat jede dieser Richtungen, du hattest vorhin gesagt, einige sind geneigt, diese vier Kanäle? Das hatte ich noch nicht ganz verstanden. Sagen wir so, drei Kameras kann man als Farbkameras nehmen. Also das sind ja Industriekameras mit einem CCD-Sensor. Und die Farbinformation kommt ja durch so ein sogenanntes Bayer-Pattern, was auf diesen Sensoren raufgedampft ist. Also wo sozusagen Rot, Grün, Blau eine unterschiedliche Sensitivität in diesen einzelnen Pixeln hervorruft. Und daraus kann man dann ein Farbbild wieder herausrechnen. Das ist so das Grundprinzip, wie die Farbsensoren arbeiten, auch in modernen Kameras. Und die NIR-Kamera ist im Prinzip eine Graustufenkamera. Also die hat keine Farbinformationen, sondern Intensität. Ist, sensitiv in diesem Bereich und liefert sozusagen für jeden Pixel einen Grauwert, der dann halt für die entsprechenden Auswertealgorithmen mit herangezogen wird, zusätzlich zu dem Rot-Grün-Blau-Wert. Ja. Ja, aber ansonsten, es sind vier Industriekameras und zwei gucken senkrecht nach unten, eine im visuellen, eine im nahen Infrarotbereich und zusätzlich haben wir noch zwei visuell empfindliche Kameras, die nach links und rechts rausgucken. Okay. Was ist jetzt an eurem System die Innovation? Also mit anderen Worten, mir ist jetzt nicht ganz klar, was von dem, was du jetzt gerade erzählt hast, sozusagen State of the Art ist und was jetzt bei euch neu oder gerade im Rahmen der Forschung erarbeitet wird. Das war jetzt kein Satz, aber ist egal. Verstanden. Die vielleicht größte Herausforderung war, dass das System druckfrei arbeiten muss. Also auch da wieder muss ich ein bisschen ausholen. Die klassischen kommerziellen Luftbildkameras, mit denen halt klassischerweise Städte beflogen werden oder auch das sind ja die Daten, die man auch bei Google Maps dann teilweise zu sehen bekommt. Das sind relativ große, relativ schwere Kamerasysteme, werden häufig auch auf Ausgleichsplattformen geflogen. Das sind Plattformen, die dafür sorgen, dass die Kamera möglichst immer senkrecht runterguckt und auch das Heading, also die Nord-Süd-Ost-Richtung möglichst stabil bleibt für einen Flugstreifen. Und solche Kamerasysteme waren in diesem Fall für das Flugzeug, was wir halt im Visier hatten, nicht tauglich. Zu schwer. Zum einen zu groß, zu schwer. Und solche Systeme sind nicht für diese Höhen mehr zugelassen, beziehungsweise würden da Probleme bekommen. Also klassischerweise werden die ab gewissen Höhen dann im Druckbehälter eingebaut. Die Optiken gucken durch dann Saphirglas durch. Damit die Kamerasysteme einfach keinen Schaden nehmen. Bei uns war es von Anfang an gedacht, dass wir ein Kamerasystem entwickeln wollen, was druckfrei arbeitet, also im Prinzip wirklich draußen hängt, ohne einen Behälter, der für irgendeinen Druck oder für irgendeine Temperatur sorgt. Das hat zum einen natürlich Gewichts- und Größengründe. Das andere Problem ist, also wir hatten es schon angesprochen, diese schrägblickenden Kameras. Wir sind dort in Bereichen von der Genauigkeit, wo wir keine zusätzlichen Elemente mehr in dem Strahlengang sozusagen mit einbringen können. Und eine Saphirglasscheibe, wo eine schrägblickende Kamera durchguckt, verändert einfach die optischen Eigenschaften einer solchen Kameras. Kann ich vielleicht noch erläutern später, wie sich das verhält mit der Kalibrierung von solchen Kameras. Auf jeden Fall, summa summarum, das System muss sozusagen auch unter diesen Bedingungen, die wir da im Himalaya zu erwarten haben, also einfach draußen am Flugzeug dranhängen und sowohl mit der Temperatur als auch dem Druck immer noch fotogrammetrisch, elektrisch stabil arbeiten. Dann, wie gesagt, also Oblique ist sowieso sozusagen hier schon länger ein Thema. Das wollte man natürlich von Anfang an mitnehmen, um die Berghänge eben hoch aufgelöst mit aufzeichnen zu können, wenn man da durch Zentral fliegt. Die Die nächste Herausforderung waren die starken Helligkeitsunterschiede. Also das haben wir schon bei den, also das kennen wir eigentlich schon von klassischen Befliegungen auch in der Stadt. Es gibt einfach immer Punkte, wo die Dynamik innerhalb eines Bildes, also das Verhältnis vom hellsten zum dunkelsten Punkt in dem Bild so groß ist, dass die Sensoren das nicht alles erfassen können. Ah, okay. Sättigungsproblematik im Endeffekt. Genau. Und das sorgt halt für wirklich störende Artefakte in den Bildern, ja. Also Blooming oder auch das ganze Zeilen volllaufen. Und daran scheitern natürlich dann oder damit tun sich dann nachfolgende Prozessierungen schwer, weil dann die Bilder teilweise nicht mehr auswertbar sind. Ja. Insofern war hier das noch nötig, das, was man im Prinzip aus dem digitalen, also aus den Consumer-Kameras schon kennt, das sogenannte High Dynamic Range, HDR, ja. dass wir das da anwenden. Also die Idee ist, dass man ein Bild mit verschiedenen Integrationszeiten, mit verschiedenen Belichtungszeiten aufnimmt und dann für sozusagen die jeweils, die verschiedenen Helligkeitsbereiche sich jeweils das Bild raussucht, wo es sozusagen am besten aufgelöst ist, radiometrisch. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Ja, ansonsten, was sind so weitere Punkte? Natürlich autark, also jetzt bei dem Flugzeug, also die Stämme, die wir im Visier hatten, war klar, dass der Pilot vorne im Prinzip 100% sich um das Flugzeug kümmern muss und keine Kamera mehr großartig steuern muss. Also das System muss komplett autark arbeiten. Das wird am Boden eingerichtet und läuft dann einfach mit Strom an. Wobei man nur kurz zum Kontext, also die Stämme ist tatsächlich ein Zweisitzer. Das heißt, es hätte ein Co-Pilot schon noch was machen können im hätte Prinzip. Auch. Und de facto ist es auch so, dass ein Sitz quasi, also es gibt ein Navigator-Tablet, kann ich dann auch noch erklären, ja, genau. Was sozusagen mitentwickelt wurde, auch bei diesem Kamerasystem. Aber in der Summe kann man sagen, alle diese Eigenschaften, also Größe, Gewicht, Obliquesystem, HDR-Funktionalität, findet man derzeit bei kommerziellen Systemen nicht. Also da ist man noch weit entfernt. Und das war sozusagen für uns die Motivation zu gucken, was geht technologisch. Im Endeffekt war das natürlich auch für uns so eine Technologiedemonstration. Klar, logisch. Reden wir doch gerade nochmal, du hattest gerade schon diesen Navigator genannt. Ich denke, ein Punkt ist ja einfach, dass der Pilot auf mehr oder weniger wohl definierten Streifen fliegen muss, damit man auch eine sinnvolle Abdeckung des Gebiets kriegt. Wir haben vorhin schon gesagt, dass man idealerweise jeden Weltpunkt aus mehreren Perspektiven aufnimmt, also muss es irgendwie ein Overlap geben. Und der Navigator sagt dem Pilot wahrscheinlich, wie er fliegen muss. Genau. Also du hast es schon richtig gesagt, klassische Luftbildbefliegung funktioniert in der Tat so, dass wenn man zum Beispiel eine Stadt wie Berlin oder München befliegen will, dann wird da irgendein Gatter von Fluglinien drüber gelegt. Das wird halt vorher ausgerechnet, je nachdem, was man für eine Überlappung der benachbarten Bilder haben will und welche Bodenauflösung bestimmt sich halt der Abstand von den benachbarten Fluglinien zueinander und auch die Höhe. Der Pilot fliegt diese Linien im Prinzip stur ab, in irgendwie meanderförmig. Das sind Voraussetzungen, die wir im Himalaya nicht hatten. Also zum einen gibt es dort keine horizontalen Flächen, beziehungsweise die Gebiete, die für uns interessant waren, waren keine Ebenen. Also es bringt relativ wenig Sinn, da horizontale Fluglinien reinzulegen. Ja. Das ist ein Problem. Das andere ist natürlich die Stämme, mit der wir dann unterwegs waren, ist im Verhältnis natürlich zu den Winden und Turbulenzen, die dort auftreten, relativ leichter Spielball in dem Wind. Sprich, im Gegensatz zu einer Luftbefliegung hier bei einem lauen Sommertag auf 1000 Meter Höhe über Berlin, wird der Pilot Mühe haben, im Himalaya, also diese Fluglinien auch nur annähernd halten zu können. Also er fliegt da einfach nicht irgendwie auf so einem Strahl und nimmt sich dann die nächste Linie vor. Und das, was sozusagen fehlt an dieser Stelle, war ein Feedback-System. Also der Pilot, wenn er da durchfliegt durch so ein Zielgebiet, irgendwie weiß, wie gut sind jetzt die Sachen im Kasten, wo er darüber geflogen ist. Und das war für uns die Motivation zu sagen, wir gucken mal, ob wir ein Navigationssystem zusammen mit dem Kamerasystem entwickeln, was live dem Piloten nach vorne, also durchgibt, das und das ist drinne und das fehlt. Okay. Das ist interessant. Ja. Und das ist das, was der MaxNavigator macht. Das ist im Prinzip ein Tablet, was vorne der Pilot mit auf dem Schoß hat. Da ist eine Karte drauf. Da sind die Zielgebiete zu sehen, die sind dann rot eingefärbt, also ein bisschen hinterlegt und noch ein paar Fluginformationen, Höhe, Geschwindigkeit, Höhe über Grund etc. Und auch eine klassische Flugplanung in Form von Flugstreifen. Allerdings ist das sozusagen in diesem Fall nur noch ein Vorschlag, also das ist eine Idee, wie kann man dieses Gebiet befliegen. Und das ist dann so, dass diese Gebiete, die rot eingefärbt sind, sich grün färben in dem Moment, wo der Pilot da drüber fliegt. Und zwar die Teile grün, die er wirklich erfasst hat. Also sozusagen gucken mit jedem Bild, was aufgenommen wird, in welche Richtung hat es geschaut und können das halt in der Farbe, in der Karte farblich markieren, dass das erfasst wurde. Mhm. Und mit Hilfe von unterschiedlichen Farben auch, wie gut es erfasst wurde. Also von Rot nach Grün über Gelb kann also der Pilot vorne sehen, wie gut also ein Zielgebiet erfasst wurde. Ja. Und im Zweifel, wenn es halt ein sehr ruppiger Flug war oder eher partout, die Streifen, die wir ihm vorschlagen an dem Tag, weil der Wind aus einer falschen Richtung kommt oder er sonst irgendwelche Probleme hat, das nicht so fliegen kann, dass er dann einfach so quer darüber fliegt und versucht, das Zielgebiet möglichst irgendwie grün zu pinseln mit seinem Flugzeug. Ganz interessant. Also wir haben schon in mehreren Episoden jetzt so im Zusammenhang mit hochgenauen Dingen bemerkt, dass man eigentlich immer mehr dazu übergeht, nicht zu versuchen, irgendwas möglichst genau einzustellen, sondern lieber die Ungenauigkeit zu messen und dann irgendwie zu kompensieren. Also zum Beispiel bei irgendwelchen großen Teleskopen, die Spiegel aufeinander abstimmen müssen. Statt zu sagen, die müssen genau im Abstand von exakt der und der Länge sein, sagt man einfach, ja, es muss ungefähr so und so viel sein und dann wird über irgendeinen Laser, über einen Interferometer irgendwie die Entfernung exakt gemessen und dann wird kompensationsgerechnet. Und im Prinzip macht ihr ja was Ähnliches. Ihr sagt quasi, statt zu versuchen, möglichst exakt zu fliegen, soll er fliegen, wie er will. Und wir geben ihm sozusagen Feedback, wie gut er es getroffen hat und wie gut die Daten inzwischen sind. Genau, absolut korrekt. Mhm, das cool. Das ist die Intention. Ja. Und man muss auch dazu sagen, das spielt auch rein, das System, wie gesagt, im Gegensatz zu größeren Luftbildkamerasystemen eben nicht auf einer Ausgleichsplattform. Das ist im Prinzip das Gleiche. Wir sagen, es ist unter dem Flügel montiert. Wir messen einfach alle Bewegungen und dazu gehören eben auch Bewegungen, die durch Turbulenzen oder plötzliche Böen auftreten, in der Flügel dann ausschlägt oder sich das Flugzeug 30 Grad neigt. Das ist prinzipiell kein Problem. Die Daten sind trotzdem auswertbar. Man muss einfach dann diese ganzen Messungen mit in die Auswertekette mit reinnehmen. Das heißt also, in dem System ist dann auch irgendwie irgendwelche Kreisel drin. Ich meine, ist ja heute in jedem iPhone, ist nichts Besonderes, dass die Lage im Raum misst. Genau. Das haben auch klassische Luftbildkamerasysteme drinne. Wir haben bei uns auch so ein System drinne mit einem Kreiselsystem, allerdings keinen mechanischen mehr, sondern einen faseroptischen, also der keine mechanischen Elemente mehr drinne hat, aber der misst mit sehr hoher Frequenz, also wirklich alle drei Lagewinkel und wird unterstützt zusätzlich noch durch zwei GPS-Antennen. Also wir haben an dem Pod vorne und hinten jeweils eine GPS-Antenne und da wird über ein Phasendifferenzverfahren auch in diesem Positionslagemesssystem die Absolutausrichtung, also das Heading von diesem Pod gemessen. Ja. Und das alles fließt in eine, ja, wir sprechen immer von einer NAV-Lösung, also Navigationslösung ein, wo wir letztendlich zu jedem Bild, also zu jedem geschossenen Bild, wir nehmen typischerweise zwischen 2 und 4 Hertz auf, also zwischen 2 und 4 Mal pro Sekunde nehmen alle 4 Kameras ein volles Bild auf, messen wir zu jedem Bild also eben genau die Position und die Lage im Raum. Und das sind die Informationen, die im Endeffekt in dieses Matching nachher im Post-Processing einfließen. Jetzt muss ich aber nochmal ganz kurz zurückkommen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Laserkreisel extrem exakt die Position im Raum messen kann. Die Lage sollte ich sagen. Was mir noch nicht ganz klar ist, ist die Position. GPS ist ja, also für normale Navigationszwecke durchaus genau genug, aber man ist da ja im Bereich von, weiß ich nicht, ein paar zig Zentimetern mit einem normalen GPS-Empfänger. durchaus auch Meter. Also okay, wenn es also um schlimmer. Die Echtzeitlösung geht, genau. Genau. Reicht euch das oder macht ihr noch weitere Tricks? Passieren auch weitere Tricks. Es gibt zum einen ein GPS-Post-Processing, also man kann, da ist der Jörg Brauchler, der Projektleiter hier, sozusagen der Fachmann dafür, der bedient da diese ganze, die ganze Thematik. Das, was passiert ist, zum einen kann man die GPS, die Echtzeitdaten nochmal korrigieren. Es gibt ja so eine festen Bodenstationen, wo man gewisse Fehler, also die relativ statisch sind innerhalb eines gewissen Zeitraums, sozusagen messen kann, und die können zum einen also damit einfließen. Das nennt sich, glaube ich, Augmented GPS, gell? Wenn ich es richtig weiß. Es gibt Differential GPS und Augmented GPS, und ich weiß immer nicht. Es gibt eigentlich noch ein, mir fällt gerade der Name nicht ein, es gibt noch einen anderen Begriff, auch für diese Stationen. Okay. Man muss dann diese Daten im Prinzip kaufen, das kann man auch im Nachhinein machen, auch noch Monate danach. Das wird aufgezeichnet und die werden typischerweise als von so einem Services zur Verfügung gestellt, und das sorgt schon mal für, ich weiß nicht, irgendeinen Faktor X Verbesserung. Ja. Zum Zweiten können wir, also aufgrund der Beschleunigungssensoren und der Lagesensoren, dieser fortlaufenden Aufzeichnung, diesem Flugpfad vor- und zurückrechnen und auch damit die Positionen nochmal zurecht korrigieren. Ja, ne? Also ja. Man kann dann einfach Drifts rausrechnen und so weiter. Das passiert, aber auch da sind wir noch nicht bei der Genauigkeit eigentlich, die wir nachher brauchen. Also es geht wirklich nachher eigentlich in den Zentimeterbereich rein, und vor allen Dingen, was die Winkel angeht, muss es also wirklich hochgenau sein, weil man kann sich natürlich vorstellen, wenn ich da oben die Kamera auch nur ein Milligrad verändere, verändert sich natürlich auf Pixelebene sofort mein Bild. Ja. Und das ist das, was in der Prozessierung mit den Bilddaten nachher tatsächlich passiert. Das nennt sich Aerotriangulation. Das heißt, es werden aufgrund der Bilddaten, aufgrund der Matching-Ergebnisse im Prinzip, wird auch gleichzeitig eine Ausgleichsrechnung geführt, wo die Position und die Lage auch nochmal korrigiert wird. Und das ist im Endeffekt das, was aus diesem Prozess rausfällt, sind die Informationen, die dann für die 3D-Rekonstruktion verwendet werden. Also wo man dann wirklich sagt, okay, das ist der Punkt der Kamera und die Lage, wo sie hingeschaut hat zu diesem Zeitpunkt. Das ist aber so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, oder? Weil um das Matching zu machen, brauche ich ja im Prinzip, also um die Bildpunkte zu matchen, brauche ich möglichst exakte Positions- und Lagedaten. Aber ich kann die Lage- und Positionsdaten wieder dadurch präziser machen, indem ich weiß, dass bestimmte Punkte, die sich jetzt bewegt haben, aufgrund von einer Änderung der Lage der Position, in Wirklichkeit die gleichen Weltpunkte sind. Da kann ich es wieder gegenrechnen. Genau. Also irgendwie beißt sich das ja so ein bisschen. Es beißt sich, es ist im Prinzip ein inkrementeller Prozess, kann man sagen. Also das hat man ja häufig so bei verschiedenen Verfahren. Man hat dann einfach einen Startwert, also irgendeine Näherungslösung, und dann gibt es einfach verschiedene Verfahren, wo man sagt, okay, ich versuche mich mal dem Optimum zu nähern. Ja. Und das ist auch das tatsächlich, was auch ein gewisser Aufwand hier ist, aber was tatsächlich, je nachdem, was man für Befehlungsdatensätze hat, eben dafür sorgt, dass so eine Prozessierung teilweise wirklich mehrfach angestoßen werden. Man hat immer erst danach ein Ergebnis auch, wie gut ist die Gesamtlösung, also wo treten Fehler auf, und dann sitzen die Kollegen hier aus der Prozessierungsabteilung und versuchen also rauszukriegen, wohin so diese Fehler schieben müssen und wie man das eventuell doch nochmal korrigiert, und dann geht man auch teilweise nochmal richtig zurück zum Post-Processing der GPS-Daten und sagt nochmal, da haut irgendwas überhaupt nicht hin, wir haben hier ein Höhenoffset und so weiter. Also das sind so typische Alltagsprobleme beim Post-Processing hier. Das ist also auch noch ein bisschen ein manueller Prozess mit dabei, das ist nicht voll automatisiert. Leider noch nicht. Also das ist sozusagen das Bestreben oder ich sag mal die Vision der Abteilung, dass wir irgendwann mal einen Riesenapparat haben, wo wir hinten einfach nur noch die Daten reinkippen und nach zwei Wochen fallen am anderen Ende halt die perfekten 3D-Modelle raus. Ja. Das ist auch nochmal, finde ich, eine interessante Sache. Man könnte ja mal die Hypothese, oder ich könnte einfach mal behaupten, dass mit eurem System, also mit der Kamera-Hardware, die ist ja vermutlich verhältnismäßig billig und klein und einfach verglichen, einfach sollte ich nicht sagen, aber relativ billiger und kleiner, ne, als diese großen Kameras, die ein druckbelüftetes, belüftete Umgebung brauchen und so weiter. Das heißt, ihr in gewisser Weise kompensiert dann durch mehr Rechnen hinterher. Ja, ja. Also prinzipiell stimmt das natürlich, also sozusagen das, was ja auch Gegenstand der Forschung ist, ist ja die Entwicklung von Algorithmik. Und natürlich freut man sich immer, wenn man irgendeinen Sensor oder irgendeine Hardware sozusagen ersetzen kann durch einfach intelligente Prozessierung der Daten und sagen kann, okay, ich kann jetzt eigentlich auch mit irgendeiner kleinen Konsumerkamera auf dem Kopf da rumfliegen und kriege auch ein hochgenaues Modell. Ne? Das ist natürlich auch ein Bestreben. Nichtsdestotrotz muss man sagen, das System ist ein prototypisches System, ist von den Komponenten, weil die relativ state of the art sind, was die Kameratechnik angeht, das waren wirklich recht neue Modelle, im Prinzip noch gar nicht auf dem Markt erhältlich zu dem Zeitpunkt, wo wir die ersten Exemplare bekommen haben. Und auch die Rechentechnik ist auch nicht ganz günstig, aber für uns ist das sozusagen Forschungsgegenstand. Ja. Also es geht hier nicht darum, ein System zu entwickeln, was wir dann irgendwie, was in irgendeine Produktion geht. Es geht eigentlich darum, ein Gesamtkonzept zu entwickeln vom Design von solchen Luftbildkameras oder überhaupt von irgendeinem Sensorsystem bis hin mit der Prozessierungskette, wie können daraus möglichst effizient und möglichst genau Modelle abgeleitet werden. Ja, wo ich drauf raus wollte, das ist, ich glaube zumindest da auch wieder so ein wiederkehrendes Thema zu erkennen, ne? Also quasi einfachere oder will nicht sagen billiger, aber weniger Anspruch. Also ihr braucht auf jeden Fall kleinere, billigere Flugzeuge. Ja, und das ist ja auch ein Kostenfaktor. Und das wird dann im Endeffekt einfach durch mehr Rechenpower kompensiert, dadurch, dass Rechnen, ne, Moore's Law immer billiger wird, Computational Mapping oder irgend sowas. Also einfach, das zum einen und natürlich auch bei der Entwicklung der Verfahren. Also da passiert auch noch viel. Genau. Dass es einfach effizienter wird, wie zum Beispiel können zwei Bilder gematcht werden. Ja. Das ist einfach ein globales Thema, was auch in allen möglichen Bereichen, Automotive oder so, interessant ist. Also überall, wo man irgendwie 3D sehen will, sitzen Leute also an diesen Problemen. Und natürlich ist man bestrebt, das irgendwie möglichst effizient und allgemeingültig lösen zu können. Ja. Du hattest vorhin erwähnt, dass du vielleicht noch was zum Thema Kalibrierung von der Kamera sagen möchtest. Prinzipiell, ich hatte das Grundprinzip Stereoskopie erklärt. Also wir sind im Prinzip jetzt eigentlich an der Stelle, man hat zwei Pixel, zwei zusammengehörige Pixel in zwei verschiedenen Bildern erkannt und sagt, okay, das ist hier meine Bergspitze zum Beispiel. Und der Rest ist eigentlich, kann man sagen, fast Strahlengeometrie. Wichtig ist dann an der Stelle aber, man muss genau wissen, wo dieser Pixel, wo der herkommt. Wenn man also ein Bild hat oder muss man einfach genau wissen, in welche Richtung hat dieser Pixel eben geschaut. Und das ist das, was man bei der Kalibrierung bestimmt. Dafür haben wir hier in Berlin so ein Testfeld, wo wir hinfahren. Und da werden die Kameras relativ aufwendig kalibriert. Also die werden in verschiedenen Positionen, nehmen die diese Testobjekte auf oder diese Messfelder, und dann wird mit im Nachhinein anhand dieser Bilder, und man hat da also Messmarken, die wirklich also auf, ich weiß nicht, Mikrometer genau eingemessen sind, werden anhand der Bilder also Kalibrierdaten zu diesen Kameras abgeleitet und gerechnet. Und das Ergebnis ist, dass wir bei uns also dann wirklich zu jedem Bildpunkt sagen können, in welche Richtung der guckt. Und zwar nicht nur zu jedem Bildpunkt, sondern tatsächlich im Subpixelbereich. Also okay. Sonst liegen die Kalibrierungen so bei einem Fünftel bis einem Zehntel Pixel Genauigkeit. Und das ist sozusagen der Stichpunkt, die fotogrammetrische Stabilität, also optische Stabilität. Das ist sozusagen der Herausforderung. Man kann also irgendwas kalibrieren und kriegt da irgendein Modell raus, irgendwelche Werte. Und freut sich, dass man die Kamera jetzt hochgenau kalibriert hat. Aber das Problem ist, jetzt wird's kalt. Zum Beispiel, es wird kalt oder der Luftdruck verändert sich oder man packt die Kamera in eine Transportkiste, verschickt die nach Nepal und wie es bei uns der Fall war, waren die Schockrezeptoren gebrochen, also irgendwelche 50G-Belastungen sind aufgetreten. Oh, okay. Und dann ist die Frage, ist dieser Pixel, den wir da auf ein Fünftel oder Zehntel Pixel genau bestimmt haben, also diese Richtung, haut das jetzt immer noch hin oder können wir eigentlich alle Werte wegwerfen? So. Und das war im Prinzip, das ist das, was so mit dieser Herausforderung optische Stabilität einhergeht. Okay. Also es ist halt wichtig, dass so ein System, was man da aufbaut, sich in 9 Kilometer Höhe eben da oben noch optisch genauso verhält, und zwar wirklich auf den 1/5 Pixel genau oder auf den 10 Pixel, wie es eben hier auf dem Messfeld der Fall war. Und was macht man da? Macht man da möglichst dicke Halterungen, möglichst dicke Scheiben, damit da Temperatur oder Druck keine Auswirkung hat? Oder wie geht man da vor? Was sind da die Tricks? In dem Fall haben wir uns dann schließlich auch wieder der Kreis bei den Kollegen aus der Nachbarabteilung, die also im Raumfahrt tätig sind, der Expertise bedient. Wir haben mit denen zusammen die Optik modifiziert. Also die Optiken selbst sind eingekauft, das sind Industrieoptiken, aber die wurden auseinandergenommen komplett. Es wurden alle beweglichen Teile rausgenommen, also wie Blende und Fokusring, und es gab ein komplett neues Housing. Also die Linsen wurden in ein gefrästes Aluminiumgehäuse eingesetzt, und wir haben zusätzlich noch mit einer Heizung versehen, dass die also so den gröbsten Temperaturschwankungen entgegenwirken kann. Viel mehr konnten wir hier am Boden dann nicht mehr machen. Das, was wir noch gemacht haben als Test, neben natürlich den Testbefliegungen, die ja dann auch bis zur Zugspitze her ging, war, dass wir noch in eine Druckkammer gegangen sind, und da haben wir unter einem Druck äquivalent 20 Kilometer Höhe uns angeguckt, ob, also da hat die Kamera auch aufgezeichnet, ein Testbild, ob sich da was verändert. Die Druckkammern allerdings haben nicht die Größe, dass wir jetzt also die gleichen Entfernungen haben wie jetzt typischerweise im Himalaya. Deswegen hat auch das nur wieder begrenzt, also nicht den vollumfassenden Aussagewert. Also letztendlich kann man es tatsächlich dann erst live testen. Und das war natürlich auch für uns eine Motivation, da im Himalaya zu fliegen, eben zu untersuchen, ob ein solches Kamerasystem eben auch noch in diesen Höhen fotogrammetrisch stabil arbeitet. Ja. Und jetzt machen wir, halt, stopp, nicht sagen. Jetzt bauen wir einen schönen Cliffhanger ein, damit die Leute auch weiterhören. Und nach der Werbepause, nein, aber wir reden dann am Schluss über die Ergebnisse, wie sie das gehört. Okay. Habt ihr da mal, fällt mir gerade ein, die Astronomen haben ja ähnliche Probleme. Ne? Die müssen ihre Teleskope auch in verschiedener Hinsicht stabil, also nicht nur mechanisch, sondern auch optisch stabil halten. Und da gibt es ja aktive Optik, adaptive Optiken und so weiter. In diese Richtung denkt da noch keiner, oder? Dass man da wirklich aktiv, was weiß ich, durch ganz, ganz viele kleine Piezo-Glieder irgendwie da irgendwelche Linsen so verbiegt, dass die dann, auch wenn die Temperatur sich ändert, trotzdem stabil bleiben, und dann schießt man irgendwelche Laser irgendwo hin, misst genau den Punkt, na, so wie das in der Astronomie funktioniert. Das haben wir, nee, das ist bei uns kein Thema. Also bei uns ist eigentlich die Maßgabe mechanisch so stabil wie möglich. Ja. Also das ist, weshalb man eben diese Optiken auseinander nimmt und wirklich alles rauswirft, was man nicht haben will. Also auch fettfrei das montiert, das also nicht bei irgendwelchen Temperaturgradienten da plötzlich anfängt, da die Linsen zu verschmieren. Ich meine, ihr habt natürlich auch erheblich geringere Massen und Größen. Insofern ist das natürlich auch viel einfacher, als irgendwelche 100 Meter großen Teleskope oder 50 Meter großen Teleskope zu schaffen. Vermutlich lässt es sich bei solchen großen Systemen gar nicht anders lösen. Nee, geht nicht. Einfach, also nicht so stabil bauen kann. Genau. Naja, also die Spiegel, die verformen sich ja teilweise schon unter ihrem eigenen Gewicht, ja? Genau. Also das geht ja gar nicht mehr. Okay, ich denke, dann haben wir die Kamera, abgesehen von den Ergebnissen, ein bisschen, glaube ich, sind wir da mehr oder weniger durch. Dann können wir da nochmal ein bisschen rauszoomen, oder? So jetzt thematisch. Wo wart ihr denn genau? Himalaya, klar, haben wir schon gesagt, aber genauer. Ja, wo waren wir? Untergebracht waren wir in Pokhara. Das ist die zweitgrößte Stadt von Nepal, so etwa 200 Kilometer nordwestlich von Kathmandu. Pokhara hat einen Domestic Airport, also ein, das ist so die Hauptroute, also der Flugplatz, von wo man landet, wenn man auch aus Kathmandu kommt, typischerweise. Es gibt aber auch Flüge von dort halt in die Umgebung, auch touristische Flüge, wenn man sich da was angucken will. Also auf jeden Fall ein relativ kleiner Flughafen, kann fast vom Flugplatz reden. Ich würde jetzt mal sagen, typischerweise irgendwas zwischen 10 und 20 Starts und Landungen am Tag, grob. Ja, und dort waren wir untergebracht in Avia Club Nepal. Das ist ein kleiner UL-Dienstleister, also Ultraleichtflüge bietet der an. Also man kann da mit so einem Ultraleichtflugzeug einen Ausflug in die Berge machen für eine Stunde. Und die haben auch ein Propellerflugzeug. Also das sind ist ein kleines Unternehmen, was dort halt für Touristen Flüge anbietet. Und da hatten wir freundlicherweise, das hatte die Vorbereitung René organisiert, dass wir dort uns dort ein kleines Feldlabor im Prinzip einrichten konnten. Mhm, cool. Mhm. Ja. Und Vorteil von Pokhara, das ist, liegt am Fuße vom Annapurna Nationalpark, wo es also für uns schon einige interessante Ziele gab, die quasi dann wirklich vor der Haustür lagen, also wo wir dann teilweise weniger als 20 Minuten Transferzeit hatten. Was natürlich günstig ist, gerade am Anfang, wenn man noch testet, passiert es eben doch häufiger, dass irgendwas nicht funktioniert und dann muss man nicht irgendwie 2 Stunden Transfer umsonst verbuchen. Ja, ja, ja. Okay. Und die Ziele, also was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, warum gerade Himalaya? Ich kann mir vorstellen, dass das aus fotogrammetrischer Sicht anspruchsvoll ist, weil die Berge halt verglichen zur Flughöhe relativ hoch sind. Also ist für euch ein interessanter Test. Und für die Segelflieger natürlich cool, also brauchen wir nicht weiter drüber reden. Und aus Wellensicht gibt es da sicherlich auch interessante Effekte. War das sozusagen selbst ausgesucht, dass ihr dorthin seid? Oder gab es einen Auftrag von der nepalesischen Regierung, da eine 3D-Karte vom Himalaya zu erzeugen? Ich würde jetzt mal sagen, sowohl als auch. Also die eine Sache war natürlich, dass wir ja nur aufgesprungen sind auf die MWP-Expedition im Himalaya. Insofern stand es für uns zumindest gar nicht zur Debatte, woanders hinzufliegen. Aber wir hätten uns auch mit jedem anderen Hochgebirge natürlich, wären wir sehr interessiert gewesen. Himalaya haben wir dann natürlich nicht Nein gesagt. Insofern, also der Himalaya war sozusagen per se schon gesetzt. Okay. Zu den Zielen, das war natürlich dann sozusagen mit Aufgabe in der Vorbereitung dann auch mit den Behörden vor Ort abzusprechen, was wir dort überhaupt befliegen dürfen. Und die wichtigste Behörde dort ist heißt ECMOD. Das ist so eine wissenschaftliche Organisation/Behörde, in der alle Himalaya-Anrainerstaaten vertreten sind. Mhm. Und das ist auch schon recht regierungsnah. Also ist wirklich eine Riesenbehörde, an der man im Prinzip nicht vorbeikommt. Die koordiniert unter anderem eben sämtliche wissenschaftlichen Expeditionen, Experimente, die also im Himalaya da stattfinden. Und auf deren Genehmigung und Wohlwollen ist man eben auch angewiesen. Insofern war für uns also von vornherein aus klar, dass wir diese ganze Planung mit ECMOD abstimmen müssen. Und so ist es dann eben auch passiert. Es gab natürlich für uns so ein paar Wünsche, sozusagen mehr aus der technologischen Richtung. Wir wollten natürlich ein paar, ich sag mal, Extreme haben, um das System zu testen. Also sowohl vom Gelände, möglichst tiefe Schluchten, auch das komplizierte urbane Gebiet von Kathmandu war für uns natürlich für die Auswertungskette interessant. Von Seiten ECMOD natürlich deren Anwendung. Und sozusagen im Laufe der Zeit haben sich daraus 12 Zielgebiete herauskristallisiert, die sozusagen für alle Beteiligten sozusagen hochinteressant sind und so den kleinsten gemeinsamen Nenner oder ich sag mal so das größte Outcome bilden. Und das hat sich so ein bisschen halt nach auch den aktuellen Forschungsrichtungen und Interessen gerichtet, die man eben auch dort hat. Also vor allem voran dem Umweltmonitoring, also Gletscherforschung ist natürlich ein recht großer Bereich dort. Das betreibt man eh schon seit Jahren und da wird auch recht viel Aufwand betrieben, diese großen Gletscher, also möglichst engmaschig zu monitoren, also halbjährlich oder jährlich, auch mit ganz unterschiedlichen Systemen. Also da werden Satellitendaten genauso zu herangezogen, als auch, dass man da mit Flugzeugen drüber fliegt, mit Lasersystemen etc. Also alles, um das irgendwie ja zu monitoren und daran auch zu forschen oder ja sonstige Sachen abzuleiten. Insofern, also daher haben sich Zielgebiete definiert. Ein anderes Thema für mich so unter dem Bereich Katastrophenschutz, Civil Security, also großes Problem in Nepal allgemein, Überflutung, sogenannten Flash Floods. Also was immer wieder passiert, ist, dass so eine Gletscherstauseen, die eben natürliche Dämme eigentlich haben, dass die irgendwann aufbrechen. Also das passiert relativ unvorhergesehen. Also und da gibt es halt immer wieder auch wirklich schlimme Überflutungen, wo also ganze Dörfer also auch mitgerissen werden mit etlichen Toten und so weiter. Da gibt es einfach ein Bestreben, das auch irgendwie besser vorhersagen zu können, besser verstehen zu können. An den Stellen greifen halt solche hochaufgelösten 3D-Modelle, wenn man die da ranziehen kann, um sich dann mit diesem Thema zu beschäftigen. Das gleiche Thema fallen auch die Hangabrutschungen. Also in dem Moment, wo ich ein hochaufgelöstes 3D-Modell habe, kann ich mir natürlich auch Modelle rechnen, wie sich das wo sich Risikogebiete befinden. Man kann auch Überflutungssimulationen anstellen, sagen, okay, wenn dieser Gletschersee hier aufbrechen würde mit diesem Volumen, bis wohin würde sich das in etwa ergießen? Was sind da so Gefahrengebiete? Und letztlich auch noch ein spezielles Thema im Himalaya ist die Rescue-Route zwischen Lukla und dem Mount Everest. Also da passiert es ja auch regelmäßig immer wieder, dass Leute da verunglücken oder zumindest aus eigener Kraft nicht mehr zurückkommen. Und da müssen also Rettungshubschrauber die Leute aus den Bergen oder aus diesen Regionen holen. Und da ist das größte Problem für diese Rettungseinsätze das Wetter. Also allen voran der Nebel und Bewölkung. Das wird alles auf Sicht geflogen, also VFR. Wie im Übrigen alles, was in Nepal, zumindest nach meinem Wissen, geflogen wird. Also auch die normalen Linienflüge zwischen Kathmandu und Pokhara zum Beispiel. Interessant. Und die diese Rettungseinsätze am Himalaya werden also regelmäßig durch dieses Wetter behindert oder müssen dann eben abgebrochen werden. Und als Größenordnung wurde uns mal gesagt, so etwa 2/3 aller Einsätze müssen abgebrochen werden. Und da gibt es halt Bestrebungen, Visionen, dass man die Piloten technologisch so gut es geht eben unterstützt. Ah, okay. So eine Art Terrain Following Radar, aber nicht mit Radar, sondern durch das bekannte vorher ins System eingegebene Terrain kann man dann quasi irgendwie virtuell... Genau, also ich sag mal, wie auch immer, je mehr Informationen man hat, desto besser kann man im Zweifel den Piloten unterstützen. Ja. In welcher Form das tatsächlich mal irgendwann passiert, also ob das tatsächlich auch mal, also es gibt auch tatsächlich die Ideen, dass man halt mit so einem VR-System den Piloten eben auch durch den Nebel leiten kann oder ihm die Flugroute anzeigen kann oder dann eben auch die Bergklemme. Das sind eher ferne Visionen, aber sozusagen auch an der Stelle wieder ein 3D-Modell, was möglichst hochaufgelöst und lagegenau ist, kann halt ein kleiner Baustein sein, um die Entwicklung von solchen Systemen zu unterstützen. Ja, in dem Moment, wo man so ein Modell hat, kann man eben überlegen, an welcher Stelle kann ich das dem Piloten irgendwie nützlich machen, zur Verfügung stellen. Ja, klar. Ja, also das sind so die, ich sag mal, die Anwendungshintergründe, hauptsächlich zu den Zielgebieten, die wir dort identifiziert hatten. Und zusätzlich noch als letztes Kathmandu, das firmiert unter dem Wort World Heritage Conservation, also man will einfach Kulturgüter festhalten, dann halt möglichst aktueller Technologie. Und Kathmandu als Weltkulturerbe ist eben dann auch ein Bestreben, dass man sagt, man hätte gern mal einen Status quo und das eben auch möglichst umfassend und genau. Mhm. Und hat euch dann, okay, über die Ergebnisse reden wir erst am Schluss, aber wurdet ihr dann von der nepalesischen Regierung oder wem auch immer bezahlt? Gab es da quasi wirklich einen Deal oder haben die euch halt erlaubt, euer Zeug da auszuprobieren, sage ich jetzt mal ganz böse? Sie haben uns das erlaubt. Okay. Nee, also bezahlt wird da nichts sozusagen. Das wurde alles finanziert, also zum einen durch die MVP-Organisation selbst, also da gibt es verschiedene auch Sponsoren, die sich da beteiligt haben. Klar. Von unserer Seite aus ist es im DLR-Programm in der Sicherheitsforschung verankert. Also wir haben durch so ein DLR-Programm hier DLR-intern da Gelder zur Verfügung gestellt bekommen, eben im Rahmen von Sicherheitsforschung dieses Kamerasystem zu entwickeln, was dann eben auch für das Thema hochfliegende Plattformen Erkenntnisse liefert. Aber das war im Prinzip die Finanzierung. Also das haben wir alles selbst mitgebracht, ja. Okay. Gut, dann können wir ein bisschen über die Reise und so weiter reden. Ich kann mir vorstellen, dass die erste Herausforderung schon darin lag, erstmal Genehmigungen für das ganze Zeug zu bekommen von EasyMode oder wem auch immer, um dann da fliegen zu dürfen. Es sind ja nun nicht alle Tage Motorsegler da unten unterwegs, denke ich mal. Nee, im Gegenteil. Also ich bin ja erst relativ spät mit unten zugestoßen, aber ich weiß, dass die am Anfang eben geguckt haben, die haben so ein Flugzeug noch nie gesehen. Ja. Geschweige denn, dass sie dafür eben per se einfach mal eine Fluggenehmigung ausstellen. Also Genehmigung, muss man sagen, war wirklich eins der größten Hindernisse im Rahmen von diesem ganzen Projekt. Also die Vorbereitungen auch von MVP-Seite, die laufen ja schon seit Jahren. Ja, ja. Man kann fast sagen, so grob 2 Jahre hat die ganze Vorbereitung gedauert. Also ich weiß noch, am Ende der letzten Episode hatte René eben genau darauf hingewiesen, gesagt, hier nächster Schritt ist jetzt Himalaya und wir sind gerade beim Papierkram. Und dann war auf Facebook mal irgendwie so eine Vorbereitungsreise, wo die dann René und weiß nicht genau wer noch da durch vermutlich Nepal gestapft sind und ein Ministerium nach dem anderen besucht haben, um da ja gut Wetter zu machen. Ne? Ja, also definitiv. Das hat wirklich eine relativ lange Historie und der René Heise könnte da sicher noch deutlich mehr erzählen. Wir sind, wie gesagt, ja relativ spät erst mit ins Boot gestiegen, Mai 2012. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, als wir angesprochen wurden von René Heise, war sogar die Planung noch, dass es im April 2013 stattfinden soll. Mhm. Also das war für uns schon damals sportlich. Das war ja ein knappes Jahr, wo wir gedacht haben, okay, normalerweise würden wir für so ein Kamerasystem circa 2 bis 3 Jahre Entwicklungszeit ansetzen, hier in der Abteilung. Aber gut, wir wollten das machen. Ja. Im Endeffekt waren wir deshalb aber auch nicht ganz unglücklich drüber, dass das sich dann doch noch verzögert hat. Also aufgrund der ganzen Genehmigung und so weiter hatten wir eben dann doch noch den ganzen Sommer über 2013 eben das System hier in Deutschland noch ausreichend Probe zu fliegen. Ja. Also wir haben ja diverse Befliegungen durchgeführt, eben in Aachen und dann eben auch unten in Alpen, Zugspitze, Stubaigletscher etc. Ja. Und das hat ja auch jedes Mal wirklich nochmal doch eine ganze Menge Erkenntnisse gebracht und Sachen, an denen wir eben dann doch noch schrauben mussten. Ansonsten, ja, also Genehmigung, großes Problem. Wie gesagt, der neue Zeitplan war dann November, soll die Befliegung stattfinden. Im Oktober haben wir dann 2013 hier nach dem letzten Testflug in Alpen, also alles zusammengepackt, Kamerasystem und das ganze Laborequipment. Insgesamt waren es dann 13 Kisten mit 300 Kilo Gepäck. Und das haben wir mit einer Speditionsfirma eben nach Nepal verschickt. Mhm. Und dann sind zeitgleich im Oktober die Stemmes losgeflogen von Strausberg. Erst der Klaus Uhlmann mit der Steppe VT und später noch der Jona Keimer mit der VTX, also der Stemme, wo wir unser Kamerasystem drunter hängen können. Und ja, die sind dann im November in Nepal gelandet. Und ja, dann war das erste Problem tatsächlich, wie gesagt, gesagt, ich stand dann erstmal in Kathmandu fest, weil es einfach keine Genehmigung gab also keine Fluggenehmigung. Und ein anderes großes Problem war noch, dass wir keinen Treibstoff hatten. Die Stämme VTX, die im Übrigen von der FA Aachen für dieses Projekt zur Verfügung gestellt wurde, der Jona Keimer ist ja da Werkspilot, ja. Die braucht dringend Abgas, vor allen Dingen für diese Höhenflüge, also über 6-7 Kilometer Höhe. Ja, das sollten wir vielleicht schon dazu sagen, dass die Stämme normalerweise mit MoGas, also sprich Autosuper, fliegt, ne? Also oder im Prinzip deshalb, genau. Deshalb betonst du gerade Abgas. Abgas, genau. Also das war auch im Rahmen, ich sag mal jetzt, versicherungstechnisch für uns. Wir haben das Flugzeug sozusagen ja gemietet für dieses Projekt und das DLR musste sozusagen da auch gewisse Versicherungen abschließen. Geht ja doch um ein paar Euro, wenn da so ein Flugzeug kaputt geht oder womöglich sogar vom Himmel fällt, weil der Motor eben kaputt geht. Und da gab es unter anderem für uns die Auflage, also Abgas müsst ihr tanken. Ansonsten übernimmt da niemand irgendeine Haftung oder Garantie. Status war damals 18 Monate, seit 18 Monaten gab es schon kein Abgas mehr in Nepal. Dann kam zusätzlich das Problem, dass die Parlamentswahlen dann ranrückten. Wir hatten gehofft, dass wir also bis dahin alles zusammen haben, sozusagen ein bisschen proaktiv schon mal vorgeflogen und gehofft, dass sich dann unten alles zum Guten wendet, und war dann aber doch noch nicht so schnell. Also dann kamen die Parlamentswahlen im Nepal, das hatte zur Folge, dass die Grenzen nach Indien dicht gemacht wurden, aufgrund der politischen Unruhen im Lande. Also das Land ist politisch immer noch ein bisschen instabil, sorgte auch dafür, dass alle Behörden geschlossen werden und so weiter. Also man steht dann relativ schnell trocken da und wir hatten also da wenig Möglichkeiten. Ein Team von Wissenschaftlern war dann schon vor Ort, also sowohl von MWP-Seite als auch von uns. War der Jörg Brauchle und mein Kollege Ralf Berger waren dann eben vor Ort und hatten noch versucht, auch mit den Behörden vor Ort da noch irgendetwas zu regeln. Hatte dann nicht mehr sein sollen. Also gegen in der Vorweihnachtszeit sind dann doch ein Großteil der Leute wieder zurückgekommen nach Deutschland. Der Jörg Brauchle ist dann nach den Weihnachtsferien gleich Anfang Januar wieder runtergeflogen. Er hat dann nicht aufgegeben, hat gesagt, er probiert das. Natürlich war unser ganzes Equipment inzwischen auch dort, also Kamerasystem, Labor und so weiter. Da musste sich natürlich auch jemand kümmern. Und der Januar schritt fort. Und mit jedem Tag hatte eigentlich kaum jemand noch eine Hoffnung, dass sich das noch ergibt. Und das Problem war tatsächlich, dass sich für uns ein Zeitfenster geschlossen hat. Anfang Februar war klar, dass wir es nicht mehr hätten fliegen können. Wetterbedingt, oder? Wetter war schon der Januar eigentlich kritisch. Also November wäre ein schöner Monat gewesen. Aufgrund der Bewölkung, Luftfeuchte und auch von den Winden. Ja. Also Januar war schon nicht mehr ideal. Februar wäre noch schlechter gewesen, und unabhängig davon mussten also auch wirklich entscheidende Leute dann spätestens abreisen. Die waren ja teilweise seit November dort, auch Klaus Uhlmann hatte dann nur noch begrenzt Zeit. Wurde ganz schön eng. Aber tatsächlich Ende Januar, in der letzten Januarwoche, ich war ja im Prinzip immer hier so auf Abruf, schrieb mir also Jörg früh eine Nachricht, Genehmigung da und Sprit steht gerade neben mir. Cool. So, dass ich dann also früh ins Büro bin, noch meine Sachen gepackt, Laptop genommen, Flug gebucht und abends also von Berlin-Tegel nach Kathmandu geflogen bin. Und da bin ich am nächsten Nachmittag aufgeschlagen. Jörg war noch dort, zufällig, der hatte noch Teile von unserem Equipment zu transportieren nach Pokhara, das haben wir mit einem Taxi, also teilweise mit Transportunternehmen, teilweise mit Taxi transportiert, und das Kamerasystem war die letzte Box. Und ich bin dann gleich mit ihm mitgefahren, also wir sind da die Nacht durch nach Pokhara gefahren, das war schon ein Erlebnis für sich. Und dann konnten wir den Tag drauf um 7 Uhr loslegen. Also dann ging es wirklich, waren wir also am Flugplatz, im Hangar, haben alle Kisten ausgepackt und angefangen, das Kamerasystem zu installieren. Ich habe mich vor allen Dingen um die IT-Technik da gekümmert. Jörg hat das Kamerasystem ins Flugzeug eingebaut. Und ja, dann sollte der erste Testflug eigentlich am Vormittag schon stattfinden und dann fingen die ersten Probleme an. Stromversorgung funktionierte nicht. Dann wurde ein defekter Akku im Flugzeug da ausgemacht. Da war irgendeine Sicherung nicht ausgestellt. Ja, aber wir hatten dann tatsächlich schlussendlich eine Woche für unsere Kampagne. Mhm. Man muss dazu sagen, die 12 Zielgebiete, die wir mal ursprünglich identifiziert hatten mit EasyMod zusammen und die wir da beantragt hatten, da war eine Planung von 4 Wochen, lag dem zugrunde. Also etwa grob eine Woche Setup und Test und dann 3 Wochen für die eigentlichen Befliegungen mit ein bisschen Luft für Wetterprobleme oder sonstige technische Ausfälle. Das passiert einfach immer mal und dass man dann einfach noch einen Puffer hat. Auf jeden Fall war klar, okay, von der ursprünglichen Planung 4 Wochen, das jetzt in 7 Tagen runterzureißen, das war im Prinzip nicht machbar. Also für uns war dann die Sache, okay, wenn wir irgendein Gebiet befliegen können mit guten Daten, dann wären wir schon sehr froh. Ja, das würde uns schon sehr viel weiterbringen. Ja. Am Anfang ist sowas ja immer haarig. Also ich meine, irgendwas geht immer kaputt, aber hat ja dann doch noch irgendwann funktioniert, technisch. Genau. Also die Woche, muss man sozusagen, war relativ turbulent. Es war im Prinzip, wir hatten fast jeden Tag irgendein anderes, auch größeres Problem. Glücklicherweise funktionierte immer wieder was. Also wir haben nach und nach unsere Zielgebiete befliegen können, aber wir haben natürlich auch wieder einen ganzen Batzen an Erfahrungen gesammelt, was eben doch alles im Feld dann wieder noch passieren kann. Ja. Wir machen das ja nun schon seit einigen Jahren, auch mit diversen Befliegungen und auch international. Das war so ein bisschen die Erfahrung für mich. Ich dachte eigentlich inzwischen, jetzt habe ich grob mal alles erlebt und meine immer an alles zu denken, was passieren könnte. Die Praxis lehrt einen immer, man weiß eigentlich nichts. Also man kommt an und es passieren immer wieder neue Sachen. Also zum Beispiel eine Sache, was wir noch nie hatten, war ein kompletter GPS-Ausfall. Also den einen Tag sind sie losgeflogen. Zuerst hat unser Kamerasystem das komplette GPS-Signal verloren. Das hat dann der Pilot vorne auf dem Tablet gesehen. Und dann war es aber auch so, dass die Bordinstrumente nacheinander gesagt haben, uns fehlt hier was. Und Wie, also ist da wirklich das GPS ausgefallen, nicht eure Empfänger? Das war, also sozusagen über völlig unabhängige Systeme sind im Prinzip alle GPS-Sensoren am Flugzeug hatten plötzlich kein Signal mehr. Okay. Wir können uns das im Nachhinein nicht erklären. Man kann da sicherlich auch Verschwörungstheorien drüber legen, aber das war jetzt auch kein Krisengebiet oder sonst irgendwas. Aber für uns die Erfahrung, auch sowas, wo man mal sagt, das hat man eigentlich immer, hatten wir eben dort nicht. Also die sind dann wirklich auf Sicht zurückgeflogen und eine Stunde später konnten wir wieder losfliegen, da war wieder alles da. Wir können es nicht erklären, wirklich. Gut, das ist halt das Problem auch bei GPS. Da kommt man an keine genauen Informationen ran. Das war so eine Erfahrung während dieser Kampagne. Ja. Wetter hat mitgemacht dann irgendwann, trotz dem fortgeschritteneren Jahreszeit oder dem neuen Jahr? Ja, hat es. Erstaunlich gut, fand ich, also für meine Erwartungen. Nichtsdestotrotz waren wir da immer doch recht nah an den Wetterkarten dran. Also René Heiser als Meteorologe hat ja da im Prinzip stetig das Wetter im Blick gehabt. Und im Prinzip war es so, also das fing schon früh an mit dem Briefing beim Frühstückstisch im Hotel, dass René da also schon mal gesagt hat, wie es aussieht heute und was möglich ist und was nicht. Aber auch den Tag über am Hangar, wir haben also doch oft mehrere Befliegungen an einem Tag gemacht, hat also René da halt doch uns sozusagen immer wieder mit den Wetterprognosen versorgt. Ja. Und danach haben sich im Prinzip wirklich immer ad hoc die Befliegungen entschieden. Also dass wir gesagt haben, jetzt zieht sich hier zu, okay, kommt zurück, dann fliegen wir da. Nichtsdestotrotz, wir hatten natürlich auch Zeiten, wo es sich zugezogen hat. Dann das Problem, wie gesagt, alles ist VFR, also nur auf Sicht. Und das heißt, der Flugplatz wurde immer wirklich komplett geschlossen, wenn sich das dazuzog. Und das war für uns manchmal ärgerlich, weil wir gesehen haben, einfach im Zielgebiet schönstes Wetter, wenn wir nur einfach wegkommen würden. Und der Tower gibt's aber einfach nicht frei. Ja. Das war, hat aber, wie gesagt, also für die 7 Tage erstaunlich gut funktioniert. Wir haben ja dann doch relativ viel aufnehmen können für die kurze Zeit. Ja. Ja. Du bist ja eigentlich kein Segelflieger oder Flieger generell. Also du bist nicht hobbymäßig fliegerisch unterwegs. Nein. Du bist aber trotzdem bei einem Flug mitgeflogen. Erzähl doch mal, wie war das? Ja, na, wie du schon sagtest, eigentlich bin ich nicht so ein, also ich reiß mich jetzt nicht ums Fliegen, würde ich jetzt mal ausdrücken. Ja. Die Arbeit hier in der Abteilung bringt es mit sich, dass wir immer mal wieder Befliegungen halt haben, übers Jahr verteilt und wo auch typischerweise immer auch von den Ingenieuren und Informatikern jemand mit an Bord sitzt, weil die halt dann die Software geschrieben haben, die Systeme bedienen müssen und gegebenenfalls auf Fehler oder sowas schnell reagieren können müssen. Ja, und wie gesagt, also ich reiß mich in der Regel nicht darum. Man muss aber auch dazu sagen, dass Luftbildflüge jetzt auch in der Regel nicht besonders spannend sind. Das kann manchmal recht dröge sein, da eben x Fluglinien abzufliegen. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man die ganze Zeit auf den Monitor schauen muss und einem dann vielleicht auch noch übel wird. Ja, weil man eben gerade nicht rausgucken kann, sondern auf den Monitor. Weil man nicht rausgucken kann oder auch, weil es einfach total warm ist. Das sind ja in der Regel jetzt keine klimatisierten Verkehrsflugzeuge, sondern irgendwelche kleinen Cessnas, wo es auch mal unruhiger zugehen kann oder man hat wirklich einen ganz blöden Notsitz hinten in der letzten Ecke, weil alles zugebaut ist mit irgendwelcher Technik. Ja, also insofern war, wie gesagt, bin ich da eigentlich nicht so affin, aber mich hat es dann doch ein bisschen gewurmt, weil ich gedacht habe, okay, Himalaya und Segelflug und dann an der Seite von Klaus Hohlmann. Ja. Ich wahrscheinlich Perlen vor die Säue, werden viele denken, wenn sie mich da hören. Ich habe es zumindest so weit erkannt, ich dachte, okay, so eine Chance bietet sich vermutlich nur einmal im Leben. Genau. Ich möchte das gerne mal erleben und habe dann sozusagen mich gemeldet und gesagt, ich würde eigentlich auch gerne mal mitfliegen. Ja. Es war so, dass wir nämlich die 7 Tage, an denen wir geflogen sind, haben wir 2 Tage, ich sag mal, sogenannte Tandemflüge da gemacht. Also wir haben einfach das Messflugzeug mit der 2. Stämme begleitet. Da sind dann auch schöne Videos entstanden und Fotos, ne? Da können wir vielleicht auch drauf linken dann. Das war natürlich auch eine, war natürlich sehr schön, dass wir diese 2 Flugzeuge hatten und deswegen konnten wir eben diese tollen Aufnahmen machen, was natürlich auch wichtig ist bei solchen Projekten, die muss man natürlich auch ein bisschen promoten und solches Videomaterial hilft uns also viel auch für die Sichtbarkeit von solchen Projekten, für das Fortlaufen und dass man eben da den Fuß in der Tür hält, wenn man in der Richtung da weitermachen will. Ja. 2 Flüge haben wir deshalb begleitet. Das waren Flüge, die wir halt in nicht so extreme Gebiete gemacht haben, sondern im Annapurna-Gebiet, also Kali Gandaki, Chomsom, das was so ein bisschen bei uns vor der Haustür war, also halbe Stunde Transfer, Stunde Transfer etwa. Da ist am ersten Tag Jörg mitgeflogen und ich bin im Laufe der Woche einmal mit Klaus hatte ich die Ehre, neben ihm zu sitzen. Und ja, das war auf alle Fälle ein einmaliges Erlebnis. Also ich bin auch in der Stämme bis dahin, trotz aller auch Testbefliegung vorher, eigentlich noch nie geflogen. Mhm. Das war für mich ja doch schon beeindruckend und natürlich deutlich anders als die bisherigen Befliegungen. Ja. Dazu ja natürlich das grandiose Panorama. Muss man sagen, also wir sind da auf 6 Kilometer hochgegangen. Wie gesagt, es war ja eine Messflugkampagne, nichtsdestotrotz. Ich hatte halt sozusagen neben der Möglichkeit, da mir das mal anzugucken aus dem Flugzeug, trotzdem die Aufgabe mit Kamera da halt noch schöne Aufnahmen einzuholen. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich dann doch irgendwann etwas höhenkrank wurde. Die 6 Kilometer Höhe, muss man auch sagen, wir hatten also eine Druckbetankung. Beide Stämme waren also mit Sauerstoffflaschen versorgt. Allerdings nichts mit einer fest anliegenden Maste, sondern nur mit so einer Nasensonde, also wo man also immer mal so macht es dann, kriegt man ein bisschen Sauerstoff in die Nase gesprüht. Jona und die Leute, also die Piloten, die eigentlich sozusagen für diese Höhenflüge vorbereitet wurden, die haben das ja vorher in solchen Druckkammern so ein bisschen konditioniert und geübt, wie sich das verhält. Das waren alles Sachen, die ich natürlich nicht mitgemacht habe. Ja. Also insofern muss ich sagen, dafür, dass ich mich hier normalerweise 40 Meter über normal Null auf meinem Bürostuhl halte, war das für mich dann schon extreme Bedingung. Ja. Ja, aber ich sag mal so, die ersten anderthalb Stunden waren ein toller Flug und irgendwann habe ich gemerkt, da wurden mir dann die Arme taub, so fing das an. Okay. Da musste ich dann in meiner Faust ballen, habe versucht, das irgendwie zu durchbluten. Aber Klaus hatte neben mir mich immer im Blick und der ist ja, hat's ja im Blut, also einfach unheimlich ruhig. Also man fühlt sich trotz allem immer sicher. Ja. Das fand ich wirklich toll. Und seid ihr dann schwerpunktmäßig Segel geflogen oder schwerpunktmäßig mit Motor? Wir sind die meiste Zeit mit Motor geflogen. Wenn ich das so richtig mitbekommen habe, vor allen Dingen, um wirklich das Messflugzeug immer aus allen möglichen Positionen, also schnell verfolgen zu können. Teilweise haben wir da auch lange Pirouetten gedreht, also in so einem Tal, weil man sich, man glaubt es kaum, dann tatsächlich da auch drinne verliert. Also eben hat man sich noch gesehen und dann sucht man also wirklich minutenlang, wo ist jetzt eigentlich der andere? Ja, ja. Man denkt eigentlich, man sieht alles, aber... Ja, Segelflugzeuge vor Gebirge zu sein, ist schwierig, gerade wenn es noch Schnee hat und... Ja, also... Auch unfallträchtig. War auch interessant. Aber er hat mir es trotzdem, also Klaus meinte dann irgendwann, okay, das muss ich dir aber jetzt noch zeigen und hat eben, das ist ja das Schöne bei der Stämme, dann irgendwann mal den Motor ausgemacht und dann sind wir auch noch ein bisschen gesegelt und dann auch in der Abendsonne. Das war definitiv beeindruckend. Ich wünschte im Nachhinein, ich hätte es mehr genießen können, weil ich zu dem Zeitpunkt schon zweimal die Kotztüte beniet habe, was wo ich mich zwar immer wieder schnell erholt habe, aber ja, ich war einfach nicht mehr ganz so fit, wie ich es, denke ich, beim Einstieg am Boden noch war. Ja, insofern sind wir dann auch irgendwann nach Hause geflogen. Ja, cool. Lass uns mal noch ein bisschen über die Ergebnisse reden. Jetzt haben wir lang genug die Leute auf die Folter gespannt. Ja, was waren die Ergebnisse? Also erstmal sozusagen von den Daten her und dann vielleicht so das Resümee bezüglich dem System und der Kamera. Ja, also was von den Daten. Also grob Eckdaten kann ich sagen, 350.000 Aufnahmen haben wir insgesamt in der Woche geschafft. Das entspricht etwa 8.000 Gigabyte Daten. Das ist also auch für unsere Verhältnisse wirklich sehr viel und auch so ein Rechencluster würde sich da erstmal so roh die Zähne dran ausbeißen. Das liegt jetzt hier auf unseren Servern und wird sozusagen, ich sag mal, wie so ein großer Sandberg von unten ganz langsam bearbeitet. Ja. Wir haben jetzt natürlich, weil das auch so prominent war, nun das Thema in Medien, ging es ja ein bisschen rum mit der Everest-Befliegung, standen wir schon ein bisschen unter Zugzwang, da möglichst frühzeitig auch erste Ergebnisse liefern zu können, weshalb wir also diese Everest-Prozessierung doch deutlich gepusht haben und sozusagen in der Priorität nach oben gesetzt haben und hatten zur ILA jetzt 2014, das war eben auch ein schöner Anlass, sozusagen zwei Jahre nach der Anfrage, hatten wir dann die ersten Modelle. Ja, und das sieht bisher alles sehr vielversprechend aus. Also Everest-Regionen haben wir komplette Modelle. Kathmandu gibt es Punktwolken und erste Vermaschungen und auch von den aufgenommenen Gletschern. Das ist trotzdem nach wie vor alles immer noch in der Prozessierung, in der Auswertung. Also wie gesagt, das ist jetzt kein Datensatz, kein klassischer, den wir einfach nur so durchschieben durch die Rechner und das dann einfach rausgeben, sondern die Aufgabe lautet jetzt schon für uns aus diesen Daten Erkenntnisse zu gewinnen über das Luftbildkamerasystem und eben die angesprochene fotogrammetrische Stabilität. Das ist nicht trivial, also da muss auch wirklich einiger Hirnschmalz reingesteckt werden, um eben da alle Effekte zu verstehen, so stabil das auch immer ist. Aber ja, das sozusagen ist aktuell sozusagen hier bei den Prozessierungsleuten auf dem Tisch und in den Rechnern, was da drinnen läuft. Also sprich noch keine endgültigen Ergebnisse, aber was bisher erkennbar ist, vielversprechend. Also es gibt schon erste wirklich schöne Ergebnisse, wie gesagt, auch vom Everest. Ja, ja. Aber ich sag mal so, man kann auch immer noch Feinschiff betreiben. Also es geht eben schon darum, so ich sag mal, die letzten Fehler und Abweichungen erstmal überhaupt zu erkennen, an irgendeiner Stelle zu messen und dann auch zu verstehen und gegebenenfalls eben die Prozessierung oder die Verarbeitungskette eben dann doch nochmal anzupassen, zu sagen, okay, wir haben jetzt noch einen Effekt, den wir verstanden haben, und das können wir modellieren und damit die Ergebnisse verbessern. Ja. Also für gewisse Anwendungen sind die Daten aber im Prinzip schon in so einer Qualität, dass man sagen kann, damit kann man schon sehr gut arbeiten. Mhm. Nichtsdestotrotz kann ich im Prinzip auch an der Stelle sagen, sind wir offen für wissenschaftliche Partner, die also, ich sag mal jetzt mit diesem Datenschatz, gerne arbeiten würden. Cool. Das sind ja wirklich relativ einmalige Daten und wenn sozusagen da Interessenten sind aus dem wissenschaftlichen Bereich, dann sind wir natürlich da auch offen, und das ist ja auch sozusagen mit Aufgabe des DLR eben dort solche Sachen zur Verfügung stellen zu können. Ja, ihr seid ja auch steuerfinanziert, das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch die Verpflichtung, dann den Bürgern auch die Daten zwar im Prinzip zukommen zu lassen, oder? Genau. Auf jeden NASA Fall dann ja eben auch die Forschung und da zu unterstützen und die Entwicklung. Ja. Was ist dein Resümee für die Kamera? Hat sie funktioniert, sowohl von der Bildqualität her als auch von den Stabilität, haben wir vorhin drüber geredet. Was ist da so dein Gefühl? Insgesamt sehr gut. Also das Kamerasystem, muss man sagen, trotz aller Probleme, die wir vor Ort hatten, aber dann doch glücklicherweise immer recht zeitnah lösen konnten, hat wirklich sehr gut funktioniert. Wir hatten einzelne Ausfälle, auch ein Sensorkopf hat ein bisschen Probleme bereitet. Das sind immer Sachen, die, egal wie viele Tests man vorher macht, eben nicht ausschließen kann, dass dann eben doch unter den echten Einsatzbedingungen plötzlich Sachen auftreten. Aber anhand einfach auch jetzt von den ersten Ergebnissen, von den Daten, sieht das sehr gut aus. Also es ist wirklich, muss man sagen, von der Entwicklung schon qualitativ sehr hochwertiges Kamerasystem. Mhm. Die Sachen, wo wir arbeiten müssen, da bin ich selbst schuld dran, das ist Software. Ich habe ja dann im Feldeinsatz immer den Vorteil, dass ich mich über meine eigenen Fehler aufregen kann. Es ist immer die Software schuld, das ist bekannt, also sowieso grundsätzlich. Das ist auf jeden Fall mit einer der größten Baustellen. Also zum einen, also wirklich, dass das System auch möglichst automatisch reagiert oder man will es immer autarker machen, dass es eben bestimmte Parameter eben selbstständig einstellt und wir die nicht vorher vorgeben müssen, sondern sagen können, zum Beispiel die Belichtungszeit hängt eigentlich ab davon, wie eben die Beleuchtung im Zielgebiet aussieht. Und das machen wir bisher halt manuell. Mhm. Es gibt auch schon Tests, dass man das eben on the fly macht. Das zieht aber wiederum dann Probleme oder das muss man berücksichtigen in meinem Post-Processing. Da muss es halt berücksichtigt werden. Verschiedene Integrationszeiten bringen da ein Problem zum Beispiel. Wir fliegen jetzt im Prinzip geht das System jetzt in der zweiten Jahreshälfte auch gleich wieder auf Tour. Also wir werden die nächsten Befliegungen auch dann wieder innerhalb von Deutschland mitmachen für andere Tests. Und dafür steht auch ganz oben die Bedienungsfreundlichkeit. Ja. Also das ist halt das Problem bei diesem prototypischen System, weshalb ja auch häufig da immer Leute von uns mit dabei sein müssen. Wir müssen es natürlich so bedienen oder so entwickeln, auch für den Piloten vorne, dass er das eben möglichst gut bedienen kann und verstehen und dass wir auch da möglichst viele Informationen visualisieren. Also das ist so, das, wo wir zumindest mit der Entwicklung noch nicht fertig sind. Ja. Wo geht's hin in Deutschland oder ist das geheim? Ich glaube, das ist nicht geheim. Wir haben verschiedene Projekte. Jetzt aktuell machen wir Befliegung im Nordsee-Bereich. Also da geht es so um maritime Aufgabenstellungen, hoheitliche Geschichten. Das ist einfach, wir verwenden in der Regel die Kamerasysteme dann, ich sag jetzt mal Multipurpose, auch für verschiedene Projekte, je nachdem, dann werden die auch umkonfiguriert, das ist eben der Vorteil, Stichwort Modular, dass wir die dann auch mit anderen Köpfen ausstatten oder auch 5-Kamera-Köpfe rauf montieren können, je nachdem, was für einen Hintergrund jetzt aktuell die Aufgabenstellung da irgendwie Verantwortung stellt. Aber nochmal nach Nepal zu gehen und die verlorenen 3 Wochen nachzuholen, da gibt es aktuell keine Pläne. Nee, also aktuell, das war wirklich ein Mammutunternehmen und ich denke auch, dass einige im Nachhinein sagen, so aufwendig und mit so viel Verzögerung hätten sie sich das auch nicht vorstellen können, trotz, also oder gerade wegen der langen Vorbereitungsphase. Ja, ja, ja. Nee, also sowas kann man sicherlich machen, aber das ist jetzt zu früh, jetzt schon darüber nachzudenken. Und man muss auch sagen, also die 7 Tage waren im Endeffekt für uns so ergiebig. Wir haben so viele Daten. Also von unserer Seite aus sind wir eigentlich gesättigt. Das sind Daten, wo wir 2-3 Jahre dran forschen können und cool. Ja, im Prinzip Daten da entwickeln können. Ja. Ja gut, wir sind so ein bisschen, oder was heißt bisschen, wir sind am Ende dessen, was wir uns ausgedacht hatten. Haben wir noch irgendwas vergessen? Willst du noch irgendwas ergänzen? Irgendwelche Worte zum Sonntag? Es ist zwar erst Dienstag, aber irgendwelche abschließenden Bemerkungen deinerseits? Ich überlege, wir sind grob durch. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Werbung machen für die Stämme. Wir hatten, du hattest ja im Vorhinein mal gefragt, warum habt ihr eigentlich die Stämme gewählt, noch zur Motivation. Das habe ich ja jetzt auch am eigenen Leib erfahren. Also wirklich da an der Stelle ein tolles Flugzeug, weil die Fragen aufkommen, okay, warum fliegt ihr mit so einem Segelflugzeug da im Hochgebirge? Und da muss man sagen, dass es tatsächlich da keine große Alternative gibt. Eine Flugplattform, also jetzt für solche Hochgebirgsbefliegungen wie dort im Himalaya, die Bedingungen sind, muss im Wesentlichen also 3 Anforderungen erfüllen. Also zum einen muss es überhaupt auf diese Höhen kommen, also etwa 10 Kilometer. Ja. Zum zweiten muss es diese Flugmuster abfliegen können, also irgendwelche Täler und Schluchten abfliegen und da eben auch wenden können. Und zum dritten muss noch ein Kamerasystem da irgendwie am Flugzeug befestigt werden können. Ja. Entweder durch eine Bodenluke nach raus gucken oder eben am Flugzeug außen montiert sein. Und wenn man sich das anguckt, dann fallen im Prinzip erstmal alle kleineren Propellerflugzeuge, also Cessna-Größe und so weiter, die fallen raus, weil die einfach nicht mehr auf diese Flughöhe kommen. Ja. Genauso Helikopter, klar. So klassisch hören bei 5-6 Kilometer Höhe auf, auch wenn hier Eurocopter da mal beeindruckend gezeigt haben, dass wir das bis da hoch schaffen. Ja. Unabhängig davon, also diese Flugzeuge auch bezahlbar, gibt es da einfach nichts. Und die größeren Flugzeuge, die mit Jettriebwerken also auch diese Höhen erreichen würden, sind einfach wirklich deutlich zu groß und zu behäbig, um diese Flugmuster zu fliegen. Und man muss sagen, teuer. Ich meine, natürlich, klar, also Jet-Flugzeuge, da ist man schnell im 5-stelligen Bereich, was das so pro Flugstunde an Unterhalt kostet. Und da muss man sagen, ist die Stämme einfach Wahnsinn, wie die sozusagen diese Lücke da ausfüllt. Ja, da sollte man vielleicht noch ganz kurz ergänzen für die Leute, die jetzt da gerade nichts vor Augen haben. Die Stämme ist im Prinzip ein Motorsegler zugelassen, 22 Meter Spannweite. Man sitzt im Gegensatz zu fast allen anderen Segelflugzeugen nicht hintereinander, sondern nebeneinander, also wie in klassischen Motorseglern. Und sie hat eben ein ganz interessantes Antriebssystem. Die hat einen Mittelmotor und der Propeller, die kann quasi die Nase so 20 cm nach vorne schieben und dann kommt quasi der Propeller, der da so reingefaltet liegt, schwerkraftmäßig oder fliehkraftmäßig nach außen und ist damit auf der einen Seite eben ein relativ leistungsfähiger Motorsegler und zum anderen eben auch ein Segelflugzeug mit einer Gleitzahl um die 50, also wirklich ernsthaft sinnvoll gut und nicht wie einige andere Motorsegler nur so pseudomäßig segelnd. Also es ist ein wirklich spannendes Flugzeug. Am Boden ein bisschen groß und behäbig auf so einem normalen Segelflugplatz. Es ist voll im Monster, aber in der Luft ist, glaube ich, ganz nett. Okay, da habe ich weniger den Vergleich, aber ansonsten muss man sagen, und extrem effizient. Also aufgrund halt dieser Aerodynamik, also man, wie gesagt, das fliegt mit normalem Tankstellenbenzin und man hat so einen Stundenverbrauch von ca. 10 bis 20 Liter, je nachdem, wie man da fliegt. Und man muss sagen, die Kombination einfach aus, also die VTX ist mit so einem Turbomotor ausgestattet, der eben auch in den Höhen dann noch arbeitet, aber die Kombination aus Motor und eben dieser hohen Gleitzahl oder diesem guten Auftrieb und überhaupt der Möglichkeit, da so Aufwinde nutzen zu können, die hat es im Prinzip erst ermöglicht, überhaupt diese Everest-Befliegung durchführen zu können. Also kein anderes Flugzeug hätte sozusagen in dieser Zeit sich da bis auf die 9 Kilometer Höhe schrauben können. Ja. Insofern muss man sagen, Hut ab, das ist einfach wirklich ein geniales Flugzeug und für uns einfach eine tolle Plattform. Ja, naja, klar. Wir haben jemand bei uns hier am Flugplatz, der hat so ein Ding. Das ist zwar nicht direkt bei uns am Platz stationiert, sondern in Heubach, aber der ist öfter mal bei uns am Messelberg und daher kenne ich das Gerät so ein bisschen. Geflogen bin ich es noch nie, leider. Ja. Von der VTX muss man auch sagen, es gibt nur 6 Stück weltweit. Ah ja, okay. Also das ist ja die, es gibt die normale VT, das ist im Prinzip die gleiche. Ich weiß nicht genau, ob es die mit Turbo und ohne Turbomotor gibt. Also die, die wir als zweites Flugzeug im Himalaya hatten, war mit einem Turbomotor ausgestattet. Und das X bedeutet, dass es eben diese Wingpods montieren kann. Ja. Also auf jeder Seite können da bis zu 50 Kilo an den Flügel rangehangen werden und nicht nur das, man hat auch Möglichkeiten der Verkabelung, also Stromversorgung, als auch eine Datenverbindung ins Cockpit, um eben zum Beispiel das Tablet dem Piloten da in die Hand geben zu können. Mhm. Also sprich eigentlich mit Absicht schon irgendwie auf diese wissenschaftlichen Anwendungsfälle optimiert. Die VTX, die wir von der FAA Aachen bekommen haben, definitiv, die ist im Prinzip schon als wissenschaftliches Messflugzeug quasi so gebaut worden. Also da hat man schon bei der Konstruktion damals entsprechende Vorkehrungen und Kabel gezogen, um eben möglichst flexibel, also da verschiedenste Messsysteme an das Flugzeug ranzuhängen. Ja. Das wird der Jona Keimer sicherlich noch besser erzählen können, was es da mit diesem Forschungsflugzeug MUP heißt es, auf sich hat. Ja, die Stämme im Übrigen, die gibt es auch mit verschiedenen Motorisierungsvarianten und auch da wieder der Hinweis, die ursprüngliche hatte, glaube ich, nur irgendwie 80 PS oder so und das für diesen schweren Bomber, das war dann echt teilweise anstrengend, das hat sich echt vom Boden weggequält und okay. Jetzt die VT, das ist halt schon eine andere Liga, also ist wirklich ein cooler Flieger. Ja, definitiv. Naja, cool. Dann, sind wir, glaube ich, durch. Es war wie üblich wieder länger, als wir uns das, glaube ich, vorgestellt haben. Aber mir zumindest macht es gar nichts. Ich fand es echt spannend. Ja, einiges, hat auch Spaß gemacht. Einiges gelernt über Luftbilder, was mich auch dazu inspiriert hat, mir aufzuschreiben, man könnte mal eine Episode machen über Fernerkundung generell, weil es gibt ja nicht nur Foto, es gibt ja Radar, Laser, was auch immer. Da das kann man sicherlich mal drüber reden. Ja. Gut, alles klar. Dann ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ja, vielen Dank auch. Ciao. Tschüss. Mein Name ist Jona Keimer und bin Maschinenbaustudent hier an der RWTH in Aachen Richtung Produktionstechnik. In der Freizeit und auch in der sonstigen Zeit viel mit Fliegen beschäftigt. Ich habe mit 15 Jahren Segelfliegen angefangen und mache mittlerweile auch Motorsegler und Motorflug. Bin viel als Fluglehrer für Segelflug engagiert und Kunstflug, Segelkunstflug. Mhm. Und eben unter anderem an der Fachhochschule als Hiwi für den Flieger, für die Fox Hotel mit zuständig für die Messplattform Stämme S10. Mhm. Einmal Wartung, eben dann die Messanlagenbetreuung und und eben Fliegen vom Flugzeug. Ja. Dann lass uns erst über das Flugzeug reden und dann über das Fliegen, wenn du es gerade schon ansprichst. Vorher noch ganz kurz, das muss ja so ziemlich der coolste Hiwi-Job sein, den es gibt, oder? Also Fliegen als Hiwi ist ja eher selten. Ja, das ist, glaube ich, ziemlich selten und kann mich schon glücklich schätzen, das machen zu dürfen, sage ich mal. Ja. Ja. Und du kommst ursprünglich aus Bayern, so wie es klingt? Genau, am Rand vom Bayerischen Wald. Mhm. Wo fliegst du dann? Früher bin ich dort im Luftsportverein Deckendorf Plattling geflogen. Ah ja, okay. Ist ein ganz kleines Stück westlich von der Isarmündung in die Donau. Ja, und dann hast du an der RWTH angefangen studieren und bist dann da irgendwie über die FH gestolpert, den Pilot gesucht haben. Ich bin hier zur ACA-Flieg, die heißt ja hier Flugwissenschaftliche Vereinigung Aachen. Ja. Da bin ich gleich im ersten Semester dazugekommen. Und der Herr Professor Damann, der Leiter ist vom Fachbereich Luft- und Raumfahrt an der Fachhochschule, ist selber auch engagierter Segelflieger und ist unter anderem bei uns im Verein als Fluglehrer tätig. Mhm. Und ist auch bei vielen Projekten eben in der ACA-Flieg unterstützend tätig und darüber ist eben auch der Kontakt und dann diese Arbeit als Pilot da entstanden. Ja. Und diese flugwissenschaftliche Vereinigung, ist das RWTH und FH gemeinsam? Klang mir gerade so raus. Die Mitglieder sind, ich würde sagen, im Moment circa 50-50. Aber okay. Es ist prinzipiell allen Studiengängen offen und allen Studierenden, egal ob Fachhochschule oder, oder die Universität. Ja. Es war früher mal anders, das ist aber schon ziemlich lang her. Und die Stämme, die gehört aber jetzt nicht der Flugwissenschaftlichen Vereinigung, sondern die gehört der FH. Genau, das ist das Forschungsflugzeug von der Fachhochschule. Und warum haben die ein Forschungsflugzeug? Was machen die damit? Einmal wird die in der Lehre eingesetzt natürlich, um mit Studenten Messprojekte zu fliegen, um Ausbildung an dem Flugzeug zu machen. Da sind viele studentische Arbeiten in Bezug auf die Messanlage gemacht worden und werden immer noch gemacht. Die Fachhochschule hat unter anderem einwöchige Flugmesswoche jedes Jahr in Nordholz bei Cuxhaven, wo dann die Stämme im Einsatz ist. Und dann eben ja teilweise Flugleistungsvermessung oder eben mit Messsonden dann Flüge gemacht werden. Okay. Im Rahmen vom Studiengang Luft- und Raumfahrttechnik. Genau. Den gibt es da an der FH auch? Den gibt es an der FH. Ah, ja. Der ist, also es gibt auch an der RWTH natürlich einen Studiengang Luft- und Raumfahrttechnik. Ja. Genau, und das passiert eben im Rahmen von dem Studiengang an der Fachhochschule. Okay. Der ist im Flugzeugpark, die haben unter anderem noch einen Moran, die dann eben auch, also die ist hauptsächlich im Lehrbetrieb eingesetzt. Mhm. Cool. Wir haben in dem Gespräch mit Daniel, habe ich am Schluss schon so ein bisschen skizziert, die Stämme an sich, also ne, Motorsegler, Klapppropeller, Mittelmotor, 22 Meter Spannweite, Wölbklappen und so weiter. Das heißt, der Flieger an sich ist den Hörern jetzt mehr oder weniger bekannt, aber die Modifikationen an der VTX natürlich nicht. Das heißt, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn du da mal ein bisschen was drüber erzählen würdest. Also einmal grundlegend ist das Flugzeug verstärkte Holme. Also es ist prinzipiell von der Auslegung, was die Profilierung der Tragflächen angeht, die Motorisierung und alles entspricht dem normalen Modell Stämme S10 VT. Ja. Und dann eben zusätzlich die Verstärkung der Holme, um diese Außenlastbehälter aufnehmen zu können an beiden Flügeln. Dann sind eben in den Tragflächen Laserdehnmessstreifen installiert. Es sind zusätzlich diverse Aufnahmen am ganzen Flugzeug. Warte mal, wozu brauchen wir die Dehnmessstreifen? Versuche zu machen, die Struktur betreffen. Ach so, nicht für die Sensoren, sondern um das Flugzeug selber als Experimentieren. Um das Flugzeug und die Flugzeugstruktur selber Informationen zu bekommen. Und ja, und dann eben diverse Möglichkeiten, Messsonden aufzunehmen. Und zusätzlich das Flugzeug an sich hat einen internen Generator am Motor für die Motorsteuerung und Zündung, den externen Generator für die Bordavionik. Und dann hat dieses Flugzeug speziell nochmal einen kompletten zusätzlichen Kreislauf mit einem weiteren externen Generator am Motor, der dann die Messanlage versorgt. Ah ja, okay. Und dadurch hat man eben natürlich einmal in den Außenlastbehältern und an anderen Punkten auch die Möglichkeit, Stromversorgung zu bekommen. Dann liegen natürlich Datenkabel in den Tragflächen, um dann im Cockpit die Möglichkeit zu haben, Informationen aus der Messanlage in den Außenlastbehältern zu erhalten bzw. die zu steuern. Ja, das heißt, das sind nicht irgendwelche Röhrchen verlegt, wo man seine eigenen Kabel reinstecken kann, sondern es sind bereits Kabel verlegt und an die muss man sich dann halt irgendwie ranlöten. Genau, die sind vorhanden. Okay. Was sind das für Kabel? Das ist eine gute Frage. Ich könnte es kurz nachschauen. Also ganz normale, stinknormale Kabel oder sind das Datenbusse? Das sind mehradrige Kabel mit. Okay. Abschirmung wahrscheinlich, sodass man es halt flexibel einsetzen kann. Hab deshalb gefragt, weil ja, wenn man jetzt zum Beispiel an Ethernet denkt oder an CAN-Bus oder an irgendwelche anderen Datenbusse, dann haben die ja alle ihre eigenen Konventionen für die Verkabelung. Und wenn man jetzt eben schon Kabel vorher verlegt hat, dann beschränkt man ja möglicherweise die Art von Daten, die man überhaupt da verschicken kann, weil ja unterschiedliche Bussysteme unterschiedliche Kabel brauchen. Und da war halt so der Hintergrund meiner Frage, wenn die jetzt Röhrchen verlegt hätten, sodass ich meine eigenen Kabel durchstecken kann, wäre es vielleicht flexibler, aber vielleicht auch einfach unpraktischer. Und daher kam die Frage danach, was für Kabel ja, da verlegt. Die kommen dann ja alle hinten, also das Flugzeug hat im Rumpf zusätzlich eine Art kleines Gepäckfach, wo die Kabel ankommen und dort dann eben direkt ins Cockpit verbunden werden können, wo dann wieder Steckplätze vorhanden sind, um auf meinetwegen auf einen Laptop zu gehen oder ein Tablet. Ja. Und das ist natürlich ziemlich komplex, das ganze System. Ja. Das heißt, jedes Mal dann für die Messanlagen durch Röhrchen Kabel zu verlegen oder so ähnlich ist ja, auch blöd. Ist da, glaube ich, nicht realisierbar. Ja, ja. Okay. Ich hatte dich aber unterbrochen. Gibt es sonst noch irgendwas an dem Flieger Spezielles bei der Verkabelung angekommen? Überleg gerade, was ich gerade schon alles erzählt habe. Genau. Strom, Generator, verstärkte Flächen, also verstärkte Holm, genau. Außenlastpots, Gepäckfach. Das sind die Hauptpunkte. Okay. Man hat natürlich dann im Cockpit noch die Möglichkeit, eben ein Steuermodul anzuschließen, um die einzelnen Spannungsversorgungen zu schalten für die Sondenaufnahmen rechts und links am Flügel, am Rumpf, für die Außenlastbehälter, für die Spannungsversorgung Pilot-Copilot, weil da die Möglichkeit besteht, noch zusätzliche Rechner oder Ähnliches im Cockpit anzuschließen. Ja. Und dann ist natürlich auch die Avionik in diesem Flugzeug doch aufwendiger, als man die normalerweise in Motorseglern so vorfindet. Also du meinst jetzt die ganz normalen, in Anführungszeichen, Fluginstrumente? Genau, die normale Avionik zur Flugführung. Der hat dann IFR-Equipment drin, oder wie? Nicht komplett, aber annähernd. Okay. Also künstlicher Horizont und Garmin GNS 530 und solche. Das heißt, zugelassen für IFR-Betrieb ist er dann vermutlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob man Motorsegler überhaupt IFR zulassen kann. Das ist gar nicht möglich. Ja, ne? Genau. Dann müsste das Ganze auch noch in doppelter Ausführung sein, was einfach in den kleinen Flieger gar nicht reinpasst. Ja. Ja. Aber man kann dann sozusagen mal geschwind durch so ein kleines Wölkchen durch, ohne dass es gleich gefährlich wird, sage jetzt mal so. Also wenn man die Instrumente hat, auch wenn es eigentlich nicht wirklich erlaubt wäre. Es wäre rein theoretisch eventuell vielleicht möglich, ja. Ja, genau. Ja, es ist vor allem dienlich, ich meine einmal jetzt bei diesen Überführungsflügen und so weiter, dass man eben vor allem auch in der Kommunikation mit der Flugsicherung eben die Möglichkeit hat, sehr professionell zu arbeiten. Okay. Dadurch, dass die Instrumentierung eben in der Form vorhanden ist. Ja. Jetzt nicht unbedingt, um wettertechnisch mehr nutzen zu können. Ja. Weil das, wie gesagt, einfach nicht drin ist, weil das Flugzeug, also sämtliche Vereisungsbedingungen und sowas ist ja trotzdem ausgeschlossen. Ja, ja. Logisch, ja. Aber man hat halt die Möglichkeit, da doch ziemlich professionellen Motorflug zu betreiben mit der Avionik-Ausrüstung, die vorhanden ist. Was macht die Stämme Reise, weil du gerade von Motorflug redest? Also sinnvoller Reiseflug bei ca. 200 km/h. Ah ja, okay. Mit knapp 14 Litern Verbrauch pro Stunde. Mhm. Ist 230 ist möglich. Okay. Aber ist natürlich nicht zielführend. Es geht auch noch mehr als 230, aber dann geht der Verbrauch Richtung 20 Liter. Also es ist dann immer noch halb so viel wie eine Jodel, die genauso schnell läuft. Ne? Ja, das ist richtig. Aber natürlich, vor allem wenn es dann um Reichweitenkalkulation geht, hat man da natürlich dann extreme Einbußen. Wenn man da 5, 6 Liter mehr pro Stunde ansetzen muss, um 30 km/h schneller zu sein. Klar. Und was ist die Reichweite? Wie viel Liter Sprit passen rein? Das Fassungsvermögen sind 120 Liter, in jedem Flügel ein 60 Liter Tank. Mhm. Das heißt, die Reichweite wäre rein theoretisch doch deutlich über 1000 Kilometer. Mhm. Wobei aufgrund des Tankverhaltens und der Ausrüstung, um eben die Restspritmenge festzustellen, also 1000 Kilometer Entfernung sind auf jeden Fall machbar, plus sämtliche Sicherheitsreserven. Okay, cool. Ja, dann lass uns mal ein bisschen über die Überführung reden. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, warum überhaupt den Flieger da runterfliegen? Warum nicht Flügel weg und in Container? Ich war in die Vorbereitung und in diese Überlegungen ja noch gar nicht mit einbezogen, okay. Aber das ist natürlich im Nachhinein berichtet worden, deswegen kann ich das jetzt ja durchaus wiedergeben. Ja. Der die Hauptplanung für diese Überführungsflüge Klaus Ohlmann mit seiner Frau, mit der Sidonie, durchgeführt, die ja bei Air France Berufspilotin ist. Ah, okay. Die fliegt dort 777. Cool. Als Kapitänin. Das heißt, hat sämtlichen Background, was jetzt professionelle Fliegerei angeht, sage ich mal. Ja. Und der Hauptgedanke bei der Überführung in der Luft war eben, Problematiken bei Ein- und Ausfuhr zu umgehen. Okay. Weil wenn das Flugzeug nach ICAO-Richtlinien in Nepal dann letztendlich einfliegt, dann ist es dort als Flugzeug vorhanden. Wenn es im Container ankommt, dann ist es prinzipiell ja erstmal Ware, müsste dann ja wieder zum Flugzeug werden. Okay. Und also es hat sich durchaus dann hinterher bewahrheitet, dass der Gedankengang ziemlich existenziell war, weil es war so noch aufwendig genug, die ganzen Genehmigungen zu erhalten. Ja. Und ich möchte nicht wissen, wie das dann abgelaufen wäre, wenn der Flieger dann da noch im Container angekommen wäre. Ja, gut, man hätte es ja irgendwie ins Nachbarland im Container schiffen können und dann wollen sie das die Grenze waren alles Überlegungen, die man angestellt hat, wobei dann natürlich wieder die Frage ist, die Nachbarländer, die vorhanden sind. Ja. Also China ist keine Option, dann natürlich in Richtung Pakistan und so weiter auch nicht. Ja. Und ja. Man will nirgends in Indien einen Flieger im Container haben und den dann da rausholen müssen. Klar. Weil das wird, in Indien wird es dann, also es ist vom bürokratischen System auf keinen Fall besser als in Nepal. Ne? Ja. Und von daher war das durchaus der richtige Weg. Ja. Seid ihr gemeinsam geflogen mit den beiden Stämmes? Nein, das war circa 10 Tage, glaube ich, waren zeitversetzt. Okay. Klaus Ohlmann ist mit einem Freund von ihm aus Finnland, mit dem Ansi Soiler, zusammen losgeflogen. Und ich bin dann zusammen mit der Sidonie Ohlmann 10 Tage später, glaube ich, losgeflogen aus Strausberg. Strausberg ist der Firmensitz von Stämme, ne? Genau, dort waren beide Flugzeuge im Vorlauf zu Wartungsarbeiten und zur Vorbereitung auf die Mission. Und so hatten wir natürlich mit dem zweiten Flugzeug dann den Vorteil, dass die Berichte von der vorausfliegenden Maschine dann immer ja schon nutzbar waren, ja, was die Flugplätze angeht, was zu beachten ist. Ja. Erzähl doch mal was über die Route, die ihr geflogen seid, und dann können wir nachher über den Ablauf des Flugs an sich reden. Wir sind ja im Endeffekt von Strausberg bei Berlin losgeflogen, dann Richtung Ungarn, Balaton, das war der erste Abschnitt. Und vom Balaton dann eben weiter nach Korfu, die Insel Kerkyra, da ganz im Nordwesten von Griechenland. Von da aus dann nach Rhodos. Und von da hat man dann schon die Möglichkeit gehabt, sich so langsam ans Wasser zu gewöhnen. Yeah. Von Rhodos dann nach Zypern. Und von Zypern dann eben nach Süden über die Küste von Ägypten südlich um Israel rum nach Aqaba in Jordanien. Und von dort aus dann weiter nach Heil in Saudi-Arabien. Das heißt, die komplette Etappe dann nicht mehr wie zuvor über Wasser, sondern durchgehend Wüste. Ja. Und von dort dann nach Riad. Ja. Was in Saudi-Arabien ganz angenehm war, es gibt in Saudi-Arabien auch Stämmehalter. Okay. Und zu denen war vorher der Kontakt schon hergestellt und die haben uns dann da ziemlich nett empfangen und sich drum gekümmert, dass wir vor Ort Benzin bekommen und sowas alles. Ja. Yeah. Und dann ging es von Riad nach Abu Dhabi. In Abu Dhabi war das dann ähnlich. Da war eine sehr nette Gruppe von Leuten, die dort in Abu Dhabi mehrere kleine Flugzeuge betreiben und unter anderem eben auch eine Stämme, die uns dann da freundlich empfangen haben und noch zum Abendessen mitgenommen. Und cool. Da war natürlich dann Spritversorgung und sowas alles ziemlich entspannt. Ja. Von Abu Dhabi ging es dann weiter nach Muscat im Oman. Das war ja eine relativ kurze Etappe. Ja. Und dann eben von Muscat nach Karachi, was dann eine der längsten Etappen war und gleichzeitig eben von Start bis Landung durchgehend über den Golf, übers Meer. Ja, und damit seid ihr da quasi dann so da südlich von Iran und Pakistan übers Meer geflogen. Genau, genau. Um nicht durch diese Länder durch zu müssen. Genau, das ist dadurch alles ausgespart. Ja. Ja, und dann eben weiter durch von Karachi aus, weiter durch Indien. In Karachi hat man einen kurzen Zwangsaufenthalt, weil die Überfluggenehmigung für Indien einen Tag verzögert war. Mhm. Ja, von Karachi dann nach Jaipur in Indien. Mhm. Von Jaipur nach Patna. Das war dann die längste Etappe, wenn ich mich richtig erinnere. Die waren beide über 1000 Kilometer, die Etappen in Indien, weil durch die Luftraumstruktur, durch die militärischen Lufträume, die da im Norden einen großen Teil abdecken, müssen da ziemlich große Umwege geflogen werden. Ja, weil also von der reinen, ich habe gerade die Google Maps Karte auch mal offen, von der reinen Entfernung direkt sieht es gar nicht so weit aus. Genau, die direkte Entfernung wäre deutlich kürzer. Ja. Und dann eben von Patna dann nach Kathmandu. Ja, okay, cool. Wo man nicht allzu lange nach dem Start dann schon die Berge sehen konnte. Mhm. Das heißt, es waren irgendwie 10 oder 12 Hops, richtig mitgezählt, sowas in der Größenordnung? Ja, ich glaube insgesamt 13. Oder 13, ja. Und jemals im Schnitt, schätze ich mal, so um die 4 Stunden, im Schnitt wahrscheinlich 4, 5 Stunden. Ja, je nachdem, wie lang die Etappen Klar. eben waren. Naja. Aber prinzipiell waren es immer zwischen 4 und 5 Stunden. Ja. Die kürzeren zwischen Rhodos und Zypern meinetwegen 2,5 Stunden. Und war jede Etappe ein Tag oder hattet ihr auch an einem Tag mehrere Etappen, gerade bei den kürzeren? Wir sind die Etappe, also in Zypern haben wir nicht übernachtet, sondern sind da direkt weiter nach Aqaba geflogen. Und die anderen Etappen haben wir an jedem Tag nur eine geflogen, okay. weil einfach mit Vor- und Nachbereitung ja, klar. der Tag dann tatsächlich voll war. Vor allem dann in Ländern wie Indien, da ist ja, kommt man natürlich vorher ein bisschen erahnen, aber nicht in dem Ausmaß, wie es dann wirklich war, ja. Sind dann nach Landung schnell mal 6 Stunden vergangen, bis man dann wirklich den Flughafen verlassen kann. Okay, wow. Du hattest gesagt, dass die Vorbereitung, dass du die nicht gemacht hast, sondern dass Sidonidis gemacht hat? Genau, mit dem Klaus zusammen, die haben die, ja. die Routenführung geplant. Ja, was eben ja vor allem, ja gut, einmal auf Grundlage natürlich, was hat man für Reichweiten, ja. Möglichkeiten, dann eben auf Basis der Länder, die nicht überflogen werden sollten. Dann natürlich auch die Frage, wo kann man Sprit bekommen, wo kann man eventuell Kontakte zu Leuten herstellen, die unterstützen können. Ja. Aber die Flugplanung oder andersrum, das Feilen von Flugplänen, das musstet ihr dann, hast du dann schon selber gemacht, oder? Natürlich. Also während dem Hinflug, wir hatten Unterstützung von der Firma, wenn mir jetzt der Name einfallen wird. Ja, also Flight Service, die eben genau solche Dinge ja. übernehmen wie Handling und Flugplanung. Okay. So eine Art Ops dann quasi. Genauso Ops. Und auf dem Hinflug haben wir Handling und Flugplanaufgabe komplett selber übernommen. Mhm. Einmal mit der Idee, da natürlich flexibel zu bleiben und dann eventuell nach Möglichkeit das kostentechnisch günstig hinzubekommen. Ja. Bei der Rückführung wurde es dann komplett von HQ Flight Service übernommen, was äußerst angenehm und auch sinnvoll war. Also war einmal vom Finanziellen her gesehen dann gut und natürlich war der Support hervorragend, auch wenn die manchmal vielleicht ein bisschen verzweifelt sind mit uns. Weil sie ja normalerweise eher mit größeren Flugzeugen und so weiter. Normalerweise haben die ja mit Flugzeugen zu tun, bei denen man weiß, wie schnell die sind. Ja. Die sich nicht 2 Stunden vorher überlegen, wir brauchen jetzt doch eine andere Flughöhe, die genau sagen können, wie viel Kilometer Reichweite das möglich sind und die vor allem den Flug dann auch antreten, wenn er geplant war und nicht sagen, ja, wir haben jetzt fürs Tanken 4 Stunden gebraucht, wir fliegen doch erst morgen weiter. Ja. Mhm. Erzähl doch mal so ein bisschen so von interessanten Aspekten vom Flug. Mir fallen da, ich meine, dass sowas extrem cool ist und für dich sicherlich ein Höhepunkt deiner fliegerischen Laufbahn, das ist ja wohl irgendwie klar, oder? Ich mein, ja, auf jeden Fall. Das war eine unglaubliche Erfahrung. Einmal konnte ich natürlich ziemlich viel lernen, was diese ganze Fliegerei auf Airways angeht und die Kommunikation, weil das ist ja im Endeffekt dann wie in der IFA-Fliegerei abgelaufen, mit der ich ja sonst eigentlich nichts zu tun habe. Ja. Und dann natürlich die ganzen landschaftlichen Eindrücke. Ich war vorher Europa noch nie verlassen und habe dann ja eigentlich im Schnellverfahren mal ziemlich viel gesehen. Krass, ja. Vor allem, weil es waren, ja, es waren alle Klimazonen dabei. Kulturell war das, ja, wenn man jetzt irgendwo hinfliegt, im normalen Verfahren mit einer Airline, dann kommt man dort an und dann sind die Gegebenheiten klimatisch, kulturell und so weiter gegeben. Und so war das ja durch die, ich sag mal, langsame Reise, fließender Prozess von Europa über die arabischen Länder, genau, dann in den asiatischen Raum rein, wie die Menschen da sind, die Landschaft und alles. Und das war schon eine unglaubliche Erfahrung. Ja. Ja, und dann einmal Wüsten zu sehen, habe ich vorher noch nie eine Wüste gesehen. Ne? Das ist, die sieht gar nicht immer so gleich aus, wie ich mir das vielleicht vorstellt. Ja. Wie hoch seid ihr denn typischerweise geflogen? Habt ihr da über der Wüste, gab es da Thermik? Ich meine, könnten wir da kurbeln? Natürlich ja, nicht. Wir sind eigentlich meistens so hoch geflogen, dass wir uns gar nicht da aufgehalten haben, wo Thermik möglich gewesen okay. wäre. Okay. Wir haben vor allem bei den Etappen, wo es lange Strecken eben übers Wasser ging. Im griechischen Bereich übers Meer sind wir in Flugfläche 105, glaube ich, geflogen. Mhm. Und dann rüber nach Zypern und dann nach Ägypten Flugfläche 175 bis 195. Also nur zur Information, normal Flugfläche sind sozusagen Hektofuß. Ja, um es simpel auszudrücken, Flugfläche 195, dann 19.500 Fuß, also irgendwo 6.000 Meter. Genau, ja. Genau, da gibt es zwar irgendwo in Afrika Thermik, aber in den mittleren Breiten wohl eher selten. Genau, und ja, natürlich mit dem Hintergedanken, dass wenn man Motorproblematiken hätte oder ähnliches, dass man dann das Gleiten, was ja bei dem Flieger doch ziemlich gut ist, dann nutzen kann, um eventuell einen Flughafen oder eben Land zumindest zu erreichen. Ja. Also wir waren ausgerüstet mit Schlauchboot und Schwimmwesten. Ja. Das heißt, die Seeausrüstung war komplett vorhanden, aber ist natürlich angenehm, wenn man die da nicht braucht. Klar. Und dann war natürlich auch immer die Frage, in welchen Höhen ist der Wind passend? Und ja, durch die Höhenwahl konnten wir teilweise mit 65 Knoten Rückenwind fliegen. Ah ja, okay. Mhm. 120 km/h circa, und das ist natürlich bei einer Reisegeschwindigkeit von 200 ist das ziemlich viel. Ja, klar, logisch. Macht durchaus dann was aus. Ja. Am Rückflug war es dann eigentlich genau umgekehrt, da sind wir durchgehend deutlich tiefer geflogen, weil wir eigentlich auf der ganzen Strecke hauptsächlich Seitenwind- oder Gegenwindkomponenten mit drin hatten. Ja. Und um das eben dann abzuschwächen, dann haben wir tiefere Flughöhen gewählt. Weil der Wind üblicherweise, genau. Genau. Und bei den höheren Flughöhen war natürlich der nächste Vorteil, dass man vom Wettergeschehen auch nicht allzu sehr, also nicht so sehr beeinflusst ist. Ne? Ja. Habt ihr vorher irgendwie so Survival-Training gemacht dann noch? Gerade Notwasserung und dieser übliche Kram, den man da bei Überführung. Für Notwasserung nicht, was im Vorhinein in Zusammenarbeit mit war bei der Luftwaffe in der Unterdruckkammer. Mhm. Eben Sauerstoffmangeldemonstration, um die ganzen Anzeichen deutend zu lernen und überhaupt mal festzustellen, wie das bei den einzelnen Personen überhaupt zu erkennen ist, wie es wirkt. Ja. Und naja, ich hab schon die Betriebsanleitung gelesen dann von diesem Schlauchboot. Ja, klar. Ja. Man schmeißt es raus aus dem Flieger, bindet es vorher im Flugzeug fest, steigt dann ins Schlauchboot um und schneidet das Seil durch. Ja, das liest sich immer so einfach. Ne? Das ist wie genau, wenn du beim Segelfliegen Rettungsfallschirm aufschnallst und dann kein Problem, einfach aussteigen, Haube abwerfen, aussteigen, 3 Sekunden warten, ziehen, kein Problem. Genau, die Arme am Körper halten. Genau, kein Ding, ja. Einfach machen. Ich habe natürlich schon öfter mal drüber nachgedacht, wie das dann so ist. Wenn man dann, weiß ich nicht, dann sind vielleicht Wellen auf dem Meer und dann ist es kalt und dann regnet es noch. Ja. Und wir haben aber ein Schlauchboot gehabt mit, also wenn sich das aufbläst, dann hätte das ein Dach. Okay, na immerhin. Also ein kleines Häuschen sozusagen. Ja, naja, diese klassischen rettungsinselartigen Dinge da. Ne? Genau. Also wir haben natürlich dann auch noch an jeder am Fallschirm zusätzlich so ein persönlichen Notsender dabei gehabt, das Flugzeug natürlich mit ELT ausgerüstet. Ja, ja. Naja, und ihr wart ja auch tatsächlich in der Regel, wenn ihr über Wasser wart, nicht sozusagen, also ihr habt jetzt nicht eine Nordatlantiküberquerung gemacht, ja? Ihr wart auf dem Hinflug, also ich glaube, der komplette Hinflug waren nicht mehr als 3 Stunden, in denen wir so unterwegs waren, dass wir gleitmäßig kein Land erreicht hätten. Ja, ja, genau. Auf dem Rückflug war es natürlich deutlich mehr, weil wir da dann viel in niedrigeren Höhen zwischen 5.000 und 7.000 Fuß geflogen sind. Ja. Aber es war einfach windtechnisch nicht anders zu gestalten. Ja, ja. Und natürlich ist jetzt von der Effizienz her funktioniert der Motor einwandfrei in Flugfläche 200 auch, aber effizienztechnisch ist ein bisschen tiefer, sinnvoller. Ja. Gab es irgendwelche Anekdoten, bemerkenswerten Sachen, besonders coole Ereignisse beim Hin- oder Rückflug? Ja, eigentlich einige, ja. Erzähl doch mal. Ein bisschen nachdenken, aber es waren natürlich viele, viele schöne Erfahrungen dabei. Einmal natürlich die Erfahrung, wie sich so Bürokratie in den einzelnen Ländern verhält, wie das dann so abläuft, wenn man auf Flughäfen ankommt. Die Dauer, bis man den Sprit dann hat, um zu tanken und dann irgendwann den Flughafen nach Einreise Formalien verlassen darf, die hat eigentlich durchgehend zugenommen von Deutschland weg Richtung Nepal. Ja. In Indien dann gegipfelt in über 6 Stunden. Auf dem Rückflug war es einmal noch länger. Weil das Spritfass schon seit 3 Stunden neben dem Flugzeug steht, heißt es nicht, dass man in den 3 Stunden schon tanken kann. Genau. Wenn der entsprechende Zöllner an dem Tag zwar da sein sollte, aber dann doch nicht da ist, warum, weiß keiner. Aber der muss dann ja durchaus erst zum Flugzeug kommen, um den noch vorhandenen Sprit zu verzollen, weil der ja nach Indien eingeführt worden ist. Ja, klar. Nachdem kein Mensch weiß, wie viel Sprit da drin ist, muss man ihm das ja dann so und so sagen, wie viel drin war, und kann natürlich angeben, was einem gerade einfällt. Aber so kann das dann einmal ein bisschen länger dauern. Oder es steht dann das Sprit fast da, aber es ist kein Gerät da, um den Sprit dann aus dem Fass in den Flieger zu kriegen. Und in Karachi auf dem Rückflug, da kam dann die erste Drehpumpe, die war kaputt. Dann haben sie eine zweite Pumpe geholt, dann noch sämtliches Schlauchzeug. Das ging so weit, dass einer dann versucht hat, den Sprit per Saugen dann da rüber zu kriegen. Und, so mit dem Mund oder was? Mit dem Mund, ja, der war nicht davon okay abzubringen. War ein unglaublich netter, älterer Herr, der äußerst bemüht war, uns da irgendwie zu helfen, dass wir den Sprit da reinkriegen. Und wir haben ihn ja natürlich mehrmals gebeten, dass er es bitte bleiben lässt, jetzt mit dem Mund zu saugen. Wir kriegen das schon irgendwie anders hin, aber naja, war er nicht davon abzuhalten, und er ist dann nicht wie eigentlich erwartet umgekippt, sondern hat das alles gut überstanden. Da brauchst du natürlich irgendwie 3 Tage für die Spritmengen, die für euch relevant sind, ne? Aber gut. Wir haben an dem Tag, kurz am Schluss, als der Flieger dann betankt war, haben wir dann kurz mal kalkuliert. Und das Reinschütten hat mehr als doppelt so lange gedauert, wie es wieder rausverbrennen. Naja. Ja, es war in den arabischen Ländern, wie gesagt, war es eigentlich halbwegs kommod, was die Sachen anging, weil eben dort schon Kontakte da waren, und dann war die Versorgung wunderbar. Da ging das alles schnell mit Tanken und mit dem ganzen Handling. Ja. Und in Indien war es, egal wo wir hingekommen sind, eigentlich immer ziemlich langwierig. An einem Flugplatz war es ziemlich flott. Die hatten da Flugschule, da haben wir schon im Anflug mitgekriegt, da sitzen irgendwelche US-Fluglehrer in Cessnas drin und bringen Leuten Fliegen bei. Da haben wir uns schon gedacht, eventuell läuft es da ja ein bisschen mehr General Aviation freundlicher ab und sowas dann tatsächlich. Ja. Und war das, weil du gerade sagst, freundlicher, war dein Eindruck, dass einfach da grundsätzlich bürokratisches Chaos herrscht, oder dass niemand jemals in seinem Leben vorher so einen Flieger und diese Art von Sprit, also sprich Abgas, gesehen hat, oder war das wirklich unterstellte Böswilligkeit? Was war so dein Eindruck? Das mit dem Abgas war ja von vornherein schon durchgeplant. Ja. Ja. Es war nicht so, als wären wir, also wir haben ja natürlich nur Flughäfen eben ausgewählt, wo Abgas da ist, oder also die Stimme braucht ja nicht zwingend Abgas, ja, es geht ja unverbleiter Sprit mit 98 Oktan aufwärts genauso gut oder eher besser. Und es waren natürlich immer viele nette Menschen da, die, egal an welchem Flughafen, die an diesem Flugzeug interessiert waren. Grundsätzlich war eigentlich nach dem Aussteigen dann ja erstmal so 5 bis 10 Minuten Fotoshooting für die Stämme angesagt. Naja, es ist vor allem in Indien, es waren nie unter 10 Personen, die sich um uns gekümmert haben, aber es ist einfach nichts vorwärts gegangen. Es war einfach das totale Chaos. Bei manchen hat man auch das Gefühl gehabt, die wollen einfach nicht. Yeah. Und wenn man das dann, und die dann meistens sehr bemüht waren und hilfsbereit, die waren natürlich nicht in der Position, irgendwas zu bewirken. Genau, ja. Hat sich bemüht, aber... Und ja, und wenn man dann natürlich im Hinterkopf hat, was der Spaß dann kostet, dann könnte man eigentlich meinen, eigentlich müssten die jetzt schon mit einer kalten Wasserflasche zumindest dastehen. Ja. Weil selbst sowas ist dann teilweise nicht möglich, während man dann 3-4 Stunden bei über 40 Grad auf dem Vorfeld rumsitzt. Dass da mal, also man kann mit viel Nachfragen und so dann eventuell eine Flasche Wasser kaufen, aber die taucht nicht einfach so auf. Okay. Aber das war ja auf dem Hinflug, man hat sich ja langsam dran gewöhnt und man hat mir das vorher auch schon gesagt, dass vor allem wichtig ist, in den Ländern dann einfach viel zu warten. Locker bleiben. Sich da nicht drüber zu ärgern. Ja, ja. Und naja, gut, und natürlich war Flugzeuge in der Form waren an den meisten Flughäfen natürlich halbwegs unbekannt, weil in vielen der Länder sowas wie private Luftfahrt mit kleinen Flugzeugen einfach nicht vorhanden ist. Ja, klar. Das macht es dann natürlich auch nicht einfacher, wenn dann zwar der Tanklaster mit Afgas schon da ist, der Tankstutzen, aber den dreifachen Durchmesser von unserer Einfüllöffnung hat oder so ähnlich. Genau. Oder der Tank platzt, wenn der seine Pumpe einschaltet. Genau. Das sind halt alles so die Kleinigkeiten, die da dann immer nur dazu spielen. Ja. Und ja, wenn abends dann meistens natürlich nicht allzu viel Zeit war, haben wir doch in den meisten Städten dann auch noch ein bisschen was gesehen. In Indien haben wir sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg jeweils 2 Tage, auf dem Rückweg sogar mal 3 Tage Pause gehabt, die wir dann natürlich voll genutzt haben, um von morgens bis abends da rumzulaufen und da eben Sachen anzuschauen. Ja. Weil prinzipiell war natürlich immer das Ziel, die Route halbwegs flott abzufliegen. Sowohl beim Hinflug mit der Idee, um die Mission dann eben so früh wie möglich oder halbwegs geplant zu starten. Ja. Und beim Rückweg einfach, weil wir nicht viel mehr Zeit gehabt haben, als wir dann investiert haben. Wettermäßig gab es keine Probleme, oder? Ich meine, das sind ja Gegenden, wo tendenziell eher schönes Wetter ist, in Anführungszeichen. Ja, wir haben auf dem Rückweg mal 2 Tage Stopp gemacht, um auf besseren Wind zu warten, weil eben die Strecke von Pakistan in Oman von der Distanz her doch so groß ist, dass es einfach mit deutlichem Gegenwind nicht funktioniert. Okay. Und weil aber ja zu der Jahreszeit eigentlich hauptsächlich Westwindkomponente vorherrscht, haben wir dann noch relativ viel Glück gehabt, dass dann ein Tag dabei war, an dem es passt. Wobei, da war kurz nach dem Start sind 30 Knoten Gegenwind auf dem Tacho gestanden. Mhm. Ja, das ist ordentlich. Das hat sich dann zum Glück geändert, weil wäre das kurze Zeit länger so geblieben, hätte man natürlich genau in dem Moment dann schon wieder umdrehen müssen. Ja. Ja. Und ja, natürlich immer mal wieder kleinere Umwege wegen größeren Kumuluswolken oder sowas. Aber es waren jetzt keine dramatischen Wetterentwicklungen dabei, die irgendwie riskant gewesen wären oder irgendwie da Routen unmöglich gemacht hätten. Mhm. Coole Sache. Du bist ja dann im Himalaya auch geflogen, oder? Im Himalaya habe ich dann ja mit dem Klaus zusammen die Befliegung mit dem DLR-Pod gemacht. Also da warst du quasi Co dann? Genau, ich habe mich, also wir haben das aufgeteilt. Gut, er hat natürlich den kompletten Part übernommen, was die Windsystemeinschätzung angeht und die Wahl, wo man langfliegt, ne, was einfach ja nur mit der Gebirgserfahrung möglich ist. Ja. Und vom Zeitablauf her war es ja so, dass der Klaus im kompletten Dezember, also in der zweiten Dezemberhälfte mit seinem Flieger schon viel geflogen ist dort unten und eben auch die ganzen Gebiete schon beflogen hat, in denen später dann die Befliegung mit dem Kamerasystem passieren sollten. Das natürlich dann auch schon bei unterschiedlichen Windgegebenheiten und so eben schon dann ziemlich genau sagen konnten, wir brauchen die und die Voraussetzungen an Wind und die Tageszeit, um in dem Bereich dann erfolgreich fliegen zu können, ja, weil man dann turbulenztechnisch und bewölkungstechnisch und so weiter erwarten können, dass es funktioniert. Ja. Und dann war er im Januar als erstes Projekt ist die Befliegung zur Aerosolmessung durchgeführt worden mit Wolfgang Junkermann aus Karlsruhe. Mhm. Das war auch an der Stämme von Klaus Ullmann montiert, dieses Messgerät. Das war hauptsächlich eben im Flachland verschiedene Befliegungspunkte. Da wurden Höhenprofil erflogen, um eben in verschiedenen Höhen die Partikelwerte an einem Punkt aufzunehmen, an Punkten an der indischen Grenze entlang und dann unter anderem dieses Kaligandaki-Tal hoch, da Informationen über die Schadstoffausbreitung und Herkunft zu bekommen und wie sich das dann im Gebirge verhält, bis in welche Höhen die Schadstoffwerte dann aus dem Flachland da durch die Windsysteme noch wirken und solche Geschichten. Mhm. Und dann im Anschluss eben die Befliegung mit dem Kamerasystem. Und da ist ja grundsätzlich so, man hat ja im Cockpit, hat der Daniel wahrscheinlich ja schon beschrieben. Ja, dieser Navigator da. Genau, dieses Art Tablet, ja, das eben die Flugführung anzeigt mit Erfolgskontrolle und so weiter. Ja. Und jetzt ist natürlich so, dass die Person, die dann die Befliegung durchführt, also im Endeffekt so ein bisschen wie Computerspiel, man hat den künstlichen Horizont im Instrumentenbrett kurz mit natürlich mit Geschwindigkeit, Höheninformationen und so weiter, kurz drunter dann das Tablet zur Befliegungsnavigation, ja, und fliegt dann, ist ja dann so ein schönes kleines Flugzeugsymbol drauf und dann werden die beflogenen Bereiche grün eingezeichnet, die zu befliegenden sind rot und die Linienführung und Höhenstaffelung ist dann ja direkt vorgegeben. Ja. Und man fliegt dann im Endeffekt auf diesem Display den Linien hinterher. Und die andere Person im Cockpit macht eben Luftraumbeobachtung und die ganzen Sachen. Sind euch da mal andere Flugzeuge begegnet, weil du gerade Luftraumbeobachtung sagst? Gab es da andere in diesem Luftraum? Eigentlich nicht. Okay, aber weiß man natürlich auch schon hinterher. Im Umkreis von den Flughäfen natürlich. Ja, klar. Also wir haben ja unter anderem Kathmandu beflogen, ja, da ist natürlich ziemlich viel Verkehr. Ja, ja. Und da war es natürlich dann auch relevant, dass einer durchgehend die Kommunikation mit der Flugsicherung dort übernimmt. Ja. Das heißt, wir haben dann meinetwegen 2, 3 oder 4 Linien dieser Kreuzbefliegung abgeflogen. Dann war der nächste Airliner-Anflug am Flughafen. Wir sind raus in die Warteschleife und haben das, war natürlich vorher schon mit der Flugsicherung dort abgesprochen, um das überhaupt so durchführen zu können und haben dann da in direkter Absprache mit denen das koordiniert, dass wir dann immer zwischen den Anflügen unsere Befliegung wieder weiter vervollständigen konnten, dann wieder ein bisschen warten und wieder weiterfliegen und da ist natürlich dann einer auch wieder mit der Befliegungsnavigation an sich beschäftigt und der andere natürlich aber auch voll beschäftigt mit Kommunikation und den ganzen Dingen. Ja. In den, also jetzt die Befliegung entlang vom Annapurna Trail und in der Everest-Region, da war der Luftraum eigentlich leer. Ja. Natürlich der Luftraum nochmal deutlich über uns, aber also jetzt kein VFR-Verkehr oder ähnliches in unseren Höhen. Ja. Und jetzt mal aus Sicht des Segelfliegers oder Motorseglerpiloten, was gibt es zu beachten, falls man mal im Himalaya vorbeikommt? Wie fliegt sich da so? Ist das, was war so dein Eindruck? Einmal muss man beachten, dass natürlich das Panorama ziemlich atemberaubend ist. Vor allem am Anfang, ja. Und glaube ich, kann es ja dann schon vorkommen, dass man ziemlich viel mit Schauen beschäftigt ist. Ja. Und dann das war für mich am Anfang ein bisschen schwierig, weil einfach alles ja, so ziemlich genau doppelt so groß ist, wie man das halt einfach so kennt. Ja, stimmt schon. Die Berge sind doppelt so hoch wie die Alpen, ne? Sozusagen. Genau, die sind einfach doppelt so hoch wie die Alpen. Das heißt, von der ganzen Einschätzung her, ja, wie weit bin ich eigentlich von den Bergen weg? Wir sind so einer der ersten Flüger, der Klaus hat zu mir gesagt, du kannst näher an den Berg ranfliegen. Und dann habe ich gesagt, aber ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht so, ich kann mir gerade nicht so genau vorstellen, wie weit wir eigentlich von diesem Berg weg sind. Mhm. Ob das jetzt irgendwie 2 Kilometer sind oder vielleicht doch nur 500 Meter. Ja. Da kriegt man natürlich dann auch einen Blick dafür und war ja auch unproblematisch, weil der Klaus ja einmal, weil erstens, weil er in dem Gebirge schon unterwegs war und natürlich in der ganzen Gebirgsfliegerei da ja nicht, also einfach hoch erfahren ist. Klar, ja. Und ja, dann ist natürlich dadurch, dass die eben so hoch sind und die Gipfel dann im Jetstream liegen und diese Windsysteme einfach doch nochmal kräftiger sind und stellenweise ein bisschen extremer, ist es, glaube ich, ich glaube, man sollte keinen unvorbereiteten Ausflug ins Himalaya machen mit dem Motorsegler. Okay. Vielleicht eher dann vorn am Himalaya entlang fliegen und in die Berge reinschauen. Ja. Oder hoch genug oben drüber fliegen. Das wird dann schwierig. Das wird dann schwierig, genau. Aber in die Berge reinfliegen, es ist, glaube ich, muss man, also, nein, man muss dann da schon wissen, was man tut. Ja. Ja. Und seid ihr da auch mal Segel geflogen? Also ich meine, das Mountain Wave-Projekt hat ja traditionell Leewellen erkundet und hat ja nicht nur die Stämme verwendet in Argentinien, sondern eben auch Nimbus 4 und sind dadurch, da das ein Klapptriebler ist, viel mit, also als Segler geflogen. Der Daniel hat schon erzählt, jetzt in eurem Fall, also wegen der präzisen Abfliegerei dieser Linien, dieser Foto-Sections, also Sektoren quasi, seid ihr meistens Motor geflogen. Wie war das bei euch? Seid ihr auch mal Welle-Segel geflogen dann? Wenn schon mal wir haben ja im Motorflug die Aufwinde mitgenutzt. Ja. Der Klaus hat ja dann ja schon Informationen, wie die Strukturen da sind, so aufwindtechnisch in der Everest-Gegend. Und die haben wir dann auch bei der Befliegung eben wieder mitbenutzt, um in halbwegs angemessenem Zeitrahmen überhaupt auf die Höhe steigen zu können. Ja. Dann hat der Klaus natürlich auch Segelflug gemacht im Dezember schon. Da war ich ja leider dann... Ich bin viel genug geflogen. Ja. Also war ich ja nicht vor Ort und wir sind natürlich auch dann einmal bisweilen dann mal wieder, wenn das erledigt war, den Motor abgestellt. Ja. Und sind dann im Gleitflug weitergeflogen. Aber grundsätzlich bei den Messaufgaben eben immer mit Motor einmal eben wieder wegen der Stromversorgung fürs Messequipment, ach so. Ja, klar. Die natürlich dann sofort weg ist. Ja. Und eben, um überhaupt die Befliegung in der Form zu ermöglichen. Aber eben halt immer natürlich im Hinblick auf die, naja, schon mit Einsatz eben der segelfliegerischen Erfahrung vom Klaus, ja. was die ganzen Systeme dort angeht. Ja, ja. Ja, schon cool. Was gibt's sonst noch zu erzählen? Ich habe keine so konkreten Fragen mehr. Naja. Also wenn man im Himalaya fliegen will, da gibt es einen kleinen Laden, bei dem kann man UL-Rundflüge machen. Man muss gar keinen Flieger selber mit hinbringen. Okay. Die fliegen natürlich nicht weit ins Gebirge rein, aber dann kann man sich auf jeden Fall die Berge anschauen. Ja. Das war ja dort auch ziemlich hilfreich, dass diese Dame aus Russland, die da diese kleine Firma praktisch aufgebaut hat, Piloten sind teilweise aus Europa, aber dann auch Nepalesen vor Ort, die da dann direkt von denen noch ausgebildet worden sind. Mhm. Und bei denen waren wir eben stationiert vorm Hangar, konnten bei denen die ganzes Messequipment im Hangar einlagern, da sozusagen Behelfslabor einrichten. Ja. Und ja, ein bisschen das Werkzeug mit benutzen, Stromversorgung, Internet und sowas alles. Ja. Und das war total nett. Haufen nette Menschen unterwegs dort. Ja. Grundsätzlich in Nepal eigentlich, die ganze Bevölkerung, unglaublich freundliche, hilfsbereite Leute. Ja. Ja, normalerweise sind ja auch die Leute, die man so auf Flugplätzen trifft, normalerweise ganz angenehme Zeitgenossen, vor allem wenn man selber dort als Flieger auftaucht. Genau, und eigentlich wenn man, schon, ja. Wenn man da noch eine Kultur hat, die an sich dann nochmal freundlich ist und das dann zusammenschmeißt, dann kommt bestimmt was Angenehmes raus. Genau, da kann eigentlich gar nichts Schlechtes passieren. War natürlich oft auf den größeren Flughäfen, da hat man einfach nur gehofft, dass man möglichst schnell wegkommt. Ja, klar. Ich meine, da muss man ja auch der Fairness halber zugeben, die Leute sind es ja wirklich nicht gewöhnt, mit solchen Flugzeugen umzugehen. Und da ist man ja wirklich ein Störfaktor eigentlich, ehrlich gesagt. Ja. Naja, und die haben halt selber einfach mit der Fliegerei überhaupt nichts am Hut. Ja. ist. Und wenn man dann natürlich in einem Land fliegt, wo sowas einfach überhaupt nicht vorkommt. Ja. Wobei natürlich, ja, man kriegt ja am Flughafen, habe ich festgestellt, so immer ziemlich schön mit, wie läuft es in dem Land grundsätzlich, was Bürokratie und so weiter angeht. So, mikrokosmosmäßig. Und man kann natürlich so einen Reisepass scannen oder kopieren und den abheften. Ja. Man kann den aber auch bei einer Einreise 35 Mal kopieren, ja, von 10 verschiedenen Leuten diese Zettel unterschreiben lassen, das dann völlig wirr in irgendwelche Schubladen stecken. Am Schluss dann große Papierstapel mit Seilen zusammenbinden und die dann in einen Raum stellen, wo die garantiert nie wieder jemand zuordnen kann. Ja. Das ist in Indien ein Gang entlang gegangen und da war eben das Aktenlager und da waren Berge von Papier, riesige Berge von Papier. Keinerlei Kennzeichnung, keinerlei Markierung. Ja. Und dann sitzt man da und jeder, der vorbeikommt, muss dann auch noch irgendwo irgendwas unterschreiben und irgendwas Schlaues tun. Ich hab ein schönes Foto, da ist dann vom Zoll festgestellt worden, dass das alles halbwegs in Ordnung ist, nachdem die da bei uns im Flieger ein bisschen rumgewühlt haben und dann doch irgendwann glauben konnten, dass das alles zum Flieger gehört. Ein bisschen enttäuscht waren, dass bei uns überhaupt nichts dabei war zum Verzollen, aber wir haben ja auch keinen Platz für Gepäck, ja, von daher soll man groß. Ja, und dann kam man mit einem weißen DIN A4-Blatt und so einem Klebestift und wollte anfangen, die Haube einzustreichen. Da habe ich ihn gebeten, dass er mit Plexiglas, also dass aufs Plexiglas nichts von diesem Klebstift drauf darf. Ja. Und er wollte es nämlich versiegeln, oder? Den Haubenrahmen und drunter liegend den Rumpf dann feinsäuberlich mit seinem Brittstift bearbeitet, hat dann dieses weiße Blatt Papier aufgeklebt, sodass das über den Spalt zwischen Rumpf, ja, und Haubenrahmen praktisch drüber geht. Ja? Und dann waren die, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube 5 Leute circa, die haben sich dann in einer Reihe hintereinander aufgestellt. Dann ist einer nach dem anderen vorn hin und hat auf diesem Zettel unterschrieben. Das war dann die Versiegelungsaktion vom Zoll. Und es ist halt unglaublich wichtig, dass sämtliches Papier x-fach und unsortiert produziert wird. Was grundsätzlich dann nicht relevant ist, sind flugsicherheitstechnische Aspekte wie... Man erklärt, der Flugplan ist jetzt in 2 Stunden und wir brauchen, wir müssen ja zum Flugzeug, ja, aber 2 Stunden, da ist ja noch Zeit und dass man aber mal eine halbe Stunde braucht, um den Flieger zu checken und sowas ist dann, stößt dann auch wieder auf Unverständnis. Ja. Und ich habe auch gelernt, 10 to 15 Minutes heißt grundsätzlich vielleicht in 2 Stunden, eher in 5. Ja, da relativiert sich dann die deutsche Bürokratie beim LBR und bei der EASA und so wieder. Ja, genau, das ist, man ruft in meinetwegen in Düsseldorf an bei der Bezirksregierung, wo man sich ein halbes Jahr vorher noch vielleicht schon mal drüber geärgert hat, dass das alles ein bisschen lang dauert. Ja. Da denkt man sich, ah, ist das ja alles schön. Genau. Und dann gibt es auch noch ein festes Verfahren, meistens. Ja. Und Formulare. Ja. Und wenn man den Weg einhält, dann kommt irgendwann das Ergebnis. Ja. Ja, aber ich glaube, dass man dadurch da eben dann ja doch direkt mit dem allen konfrontiert wird, glaube ich ja schon irgendwie ein Stück weit mehr mitkriegt von der ganzen Kultur, wie die Leute da arbeiten. Ja, klar. Und sowas handhaben, weil ich glaube, wenn man jetzt hinkommt als Tourist und ja, um das Land zu besichtigen, sich da irgendwelche Gebäude anzuschauen und sowas, dann kommt man mit der Geschichte eigentlich ja gar nicht so wirklich in Berührung. Ja. Und am Rückweg war dann, wir sind ja dann in den Ländern auch immer schön mit weißem Hemd und Schulterstreifen unterwegs gewesen, weil sonst redet ja keiner mit einem. Ne, wenn man da, also wir haben das im Flieger nicht angehabt, das haben wir hinterm Kopf da oben in so einem Fach die Sauerstoffflaschen montiert, da haben wir die Hemden dazwischen gesteckt. Und wenn wir irgendwo angekommen sind, dann erstmal kurz umgezogen und dieses Hemd dann drüber. Jeder von uns hatte auch nur eins gehabt, dementsprechend war das am Schluss auch gar nicht mehr so weiß. Und auch ein bisschen verknittert, aber ja. Hauptsache, wir haben da Streifen auf der Schulter gehabt, dann war alles gut. Ja. Und jetzt, wenn ich noch wüsste, was ich gerade eigentlich erzählen wollte. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Irgendwas war mit dem Rückweg. Ja, genau, am Rückweg. Und so war das dann ja eigentlich immer vorteilhaft, wenn man dann doch dieses weiße Hemd dabei gehabt hat und sich das noch schnell überstreifen konnte, zusammen mit so einer Crew-ID-Karte, die man sich noch anhängt. Und einmal ist dann der Fall aber eingetreten, dass ich es wir sind vom Flughafen weg in Ahmedabad ins Hotel dann. Mhm. Da kommen wir im Hotel an und in dem Bereich von Indien, da im Westen, man kann dort Bier kaufen, aber nur an speziellen Verkaufsstellen und da dann nur mit so einem Ausweis. Mhm. Wie war so ein Bierberechtigungsausweis? Ja, das haben wir vorher nicht so genau gewusst, wie das funktioniert. Aber dann war in diesem Hotel glücklicherweise so eine Verkaufsstelle. Da bin ich gleich direkt darunter, natürlich nur in diesem weißen Hemd total verschwitzt und habe dem erklärt, ich hätte gern da so einen Bierkaufausweis bekommen. Und da hat er mir dann tatsächlich gleich erklärt, das geht nicht, für Piloten wird kein Bier verkauft, darf er nicht. Okay. Und so hat das Hemd dann leider verhindert, dass ich Bier kriege. Ja. Da habe ich gleich gesagt, das ist überhaupt kein Problem, ich bin in 5 Minuten wieder da, ich ziehe mich um. Hat er dann nicht machen wollen, aber der Philipp, der ja nicht mit dabei war, konnte dann später hingehen. Und so haben wir dann im Endeffekt doch auch noch beide irgendwann diese Berechtigungskarte gekriegt und da wird dann eingetragen, was weiß ich, Montag so und so viel, 17.32 Uhr, 2 Flaschen Kingfisher A 0,42 Liter. Da wird dann da reingeschrieben, vorher natürlich der Reisepass dokumentiert und kopiert und ja. Formulare ausgefüllt und da sitzt der Staatsbeamte nämlich dann immer mit in diesem Kiosk sozusagen und überwacht das Ganze. Ja. Und da darf man das im Zimmer, glaube ich, kann man es dann kühlen. Okay, nicht öffentlich und konsumieren. Öffentlich nicht, ne. Es wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, weil man das ja in den arabischen Ländern schon gewohnt ist, dass man Feierabendbier bekommt. Aber wenn es schon da ist und dann diesen Prozess zu durchleben, war natürlich eigentlich dann auch wieder spaßig. Auch da schätzt man dann wieder die Möglichkeit, zu Hause einfach ins Pflegeheim die Kneipe reinzulaufen und das Spiel aufzumachen. Wenn man den normalen Flugplatz so kennt, wo man eigentlich immer am Abend auch ein kühles Bier bekommen kann und dann erklären die einem, jeder kann hier Bier kaufen, für Piloten gibt es keins dann. Ja, genau. Verkehrte Welt. Das ist irgendwie ein bisschen verdreht, ja. Ja. Was steht als nächstes an? Nächstes Großabenteuer oder geht es jetzt erstmal wieder Flugschüler bespaßen? Ja, Flugschüler bespaßen und jetzt gerade im Moment ein bisschen studieren. Mhm. Und das ist natürlich wie immer einfach blöd, aber das kommt immer dann, wenn das Wetter gerade eigentlich sogar flugtauglich wäre. Wobei jetzt, ich meine, der Sommer dieses Jahr, Frühjahr war ja gut, aber Sommer ist ja dieses Jahr nicht so der Brüller. Heute war es ganz gut, aber... War bei euch heute gut? Ja, 400 Kilometer sind wir geflogen. Dafür, dass der Wetter, wie gesagt, hat nur lokal nutzbare Thermik, war es dann doch ganz gut. Ja, ich habe vorhin, von uns sind nur ein paar auf dem Wettbewerb in Rotenburg. Mhm. Und da habe ich vorhin, das Einzige, was da heute an Bericht kam, waren ein Haufen Fotos von vielen Flugzeugen auf dem Acker. Okay, ja, okay. Also eigentlich, bei mir war es eigentlich relativ undramatisch. Ja, gut, jetzt haben wir im Moment unsere Flieger gerade verliehen, weil da ist ja die Altsackschaft bzw. die Altherrenschaft vom Verein. Ja. Die nutzt ja unser Fluggerät eigentlich nicht, aber der Deal ist, dass die eben 2 Wochen im Jahr von der Acker fliegt und die Flieger kriegen. Aha. In Bayreuth damit. Da war es halt gut. Da war es gut heute, ja. Ja, also dem Funk haben sie geredet von Sonnenberg und Kronbach und so und das ist ja alles die Ecke da oben, Fichtelgebirge und da war es wohl sehr ordentlich. Okay, alles klar. Dann danke fürs Mitmachen. Hat mich gefreut und ganz meinerseits. Dann trifft man sich ja vielleicht nächstes Jahr in Aalen. Das wäre cool, genau. Absolut. Okay. Mach's gut. Okay, bis dann. Ciao. So viel zu Mountain Wave Projekt Episode 2 im Himalaya. Ja, möchte mich natürlich bedanken bei Jona und bei Daniel, dass sie sich die Zeit genommen haben. Fand ich beides zwei wirklich sehr interessante Gespräche, auch witzig, also coole Sache, hat mich echt gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielleicht machen wir sowas wieder bei der nächsten Expedition. Die nächste Steigerung muss ja dann irgendwie auf den Mond gehen, ne? Also so jetzt rein fliegerisch. Arg viel cooler als Himalaya kann es ja nicht mehr werden hier auf dem Planet. Ich bedanke mich auch bei euch, wie üblich, fürs Zuhören. Äußert euch doch, ob euch es gefallen hat. Könnt auf der Webseite abstimmen, könnt uns E-Mails schreiben. feedback@omegataupodcast.net geht, glaube ich, jede andere Adresse at omegataupodcast.net. Facebook, Google+, Twitter, das Übliche.